Sie hören Die Jagd auf das chinesische Phantom, Der gefährlichste Waffenhändler der Welt oder Die Ohnmacht des Westens von Christoph Giesen, Philipp Gröll, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Oliver Erwin Schönfeld, ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Es ist kurz nach Mitternacht, als das Flugzeug mit dem Schattenkrieger an Bord auf der Landebahn aufsetzt. Aus Sicherheitsgründen hat der General eine gewöhnliche Passagiermaschine genommen. Wie immer stehen auf der Boardingliste weder sein echter Name noch die seiner Begleiter. Diesmal jedoch haben Spitzel beobachtet, wie er in Damaskus in eine Maschine der syrischen Airline Shamwings gestiegen ist. Israelische und amerikanische Geheimdienste können ihn orten, denn sie haben die Daten seiner Handys. Als Flug 6Q501 nach rund einer Stunde auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens Bagdad zum Stehen kommt, wissen sie in der CIA-Zentrale in Langley längst Bescheid. Die Winternacht ist mild und es weht ein leichter Wind, als Qasem Soleimani aus dem Airbus A320 steigt und die Gangway hinabschreitet. Ein grauhaariger Soldat mit kurzgeschorenem Bart und dunklen Augen, ein kleiner Mann mit großer Macht. Einer der Staatsfeinde der USA und Israels. Er wird nicht mehr lange leben. Soleimani kam 1957 in Rabur zur Welt, einem verarmten Bergdorf im Osten des Iran. Nach dem Sturz des Schahs 1979 trat er den Revolutionsgarden bei, eine Art Parallelarmee zu den regulären Streitkräften. Er half mit, im Nordwesten des Landes einen Aufstand der Kurden niederzuschlagen und als der irakische Diktator Saddam Hussein in den Iran einmarschierte, ging er an die Front. In den Jahren des Krieges mit dem Irak, der bis 1988 dauert und das Land traumatisiert, erlebte Soleimani einen rasanten Aufstieg. Durch Kommandooperationen hinter den feindlichen Linien wurde er zum Helden und schon bald stand er, noch keine 30 Jahre alt, an der Spitze einer ganzen Division. 1998 übertrug ihm die Führung der Revolutionsgarden den Befehl über die Quds-Brigaden. Eine Mischung aus Geheimdienst, militärischen Spezialeinheiten und professionellen Waffenschiebern. Ihr Auftrag? Den Einfluss des Iran ausweiten, Gegner ausforschen, sabotieren und ermorden. Unter seiner Führung versuchen die Brigaden beispielsweise, einen Killer eines mexikanischen Drogenkartells anzuheuern, um den saudischen Botschafter in den USA in die Luft zu sprengen. In Deutschland lassen sie den früheren Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, Reinhold Robbe, für einen Anschlag ausspähen. Soleimani ist Teherans Strippenzieher in so ziemlich jedem Konflikt im Nahen Osten. So sehen es die westlichen Geheimdienste. Im Libanon unterstützen seine Quds-Brigaden die Hisbollah-Miliz, im Irak kontrollieren sie die mächtigsten schiitischen Milizen, im Jemen liefern sie Waffen an die Houthi-Rebellen und in Syrien hält sich Diktator Bashar al-Assad auch dank Soleimanis Leuten an der Macht. Sie schicken Soldaten und Berater und sie liefern Waffen. Zum Beispiel Raketen, die es ihren Verbündeten erlauben, aus der Entfernung zu töten. Soleimani ist der mächtigste Einzelakteur im Nahen Osten, sagte der ehemalige CIA-Agent John McGuire dem Magazin New Yorker. Die Vereinigten Staaten werfen ihm Terroranschläge und zahlreiche Angriffe auf US-Truppen vor, und zwar nicht nur in Nahost, sondern auch in Bangkok, Neu-Delhi, Lagos und Nairobi. Für Zehntausende Tote soll Qasem Soleimani verantwortlich sein. In jener Januarnacht 2020 erwartet ihn unten an der Gangway sein Vertrauter Abu Mahdi al-Muhandis. Er ist Soleimanis Statthalter im Irak und befehligt die Schiitenmiliz Kataib Hisbollah, eine Art iranische Stellvertreterarmee. Zwar bekleidet al-Muhandis kein offizielles Amt, dennoch geschieht gegen seinen Willen nicht viel im Irak. Eine Toyota-Limousine und ein Hyundai-Minibus stehen am Rollfeld bereit. Sie sollen Soleimani und seine Begleiter in die Innenstadt bringen. Weit oben am Nachthimmel kreisen jedoch bereits zwei Drohnen des Typs MQ-9 Reaper. Sie haben einen langen Weg hinter sich. Stunden zuvor sind sie mehr als 1000 Kilometer entfernt in Katar von der US-Militärbasis El Alidid aufgestiegen, wie etliche Medien später berichten. Gesteuert werden sie von Piloten, die auf der anderen Seite der Welt, auf der Creech Air Force Base in Nevada, vor ihren Bildschirmen sitzen. Der Name der Drohnen, Reaper, bedeutet auf Deutsch Sensenmann. In Florida, über dem Ferienort Palm Beach, senkt sich in jenen Minuten die Spätnachmittagssonne. Zwei Tage zuvor feierte der damalige US-Präsident Donald Trump in seinem Luxushotel Mar-a-Lago eine große Silvesterparty. Vor ein paar Stunden spielte er noch eine Runde Golf. Jetzt beobachtet er Qasem Soleimani live am Flughafen in Bagdad. Auf seinem Bildschirm sieht Trump das Signal der Drohnenkamera und er hört, wie seine Militärs einen Countdown herunterzählen. In den Monaten zuvor hatte die Welt voller Sorge auf den Iran und den Persischen Golf geblickt. Im Sommer war es immer wieder zu mysteriösen Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus gekommen. Jener Meerenge, durch die ein Fünftel der weltweiten Öltransporte geht. Dann wurden im September in Saudi-Arabien ein riesiges Ölfeld und eine der wichtigsten Raffinerien der Welt mit Drohnen und Raketen angegriffen. Bis zum Winter verschärften sich die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran dramatisch, bis es kurz nach Weihnachten zu einer gefährlichen Kettenreaktion kam. Nach einem Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt im Nordirak, bei dem ein Amerikaner gestorben war, machten die USA die irakische Schiitenmiliz von Soleimanis Freund al-Mulhandes verantwortlich und bombardierten Stellungen der Kämpfer. Mindestens 25 Menschen wurden nach irakischen Angaben getötet. Kurze Zeit später, Ende Dezember 2019, stürmte in Bagdad eine aufgebrachte Menge auf das schwer bewachte Gelände der amerikanischen Botschaft. »Nieder mit den USA«, riefen die Demonstranten. Sie warfen Steine und Molotow-Cocktails, sie zerschmetterten Fensterscheiben und legten mehrere Feuer. Am Himmel kreisten Kampfhubschrauber. Marines gingen auf den Dächern der Botschaft in Stellung und schossen Tränengas in die Menge. Die Weltmacht USA, sie wurde bedrängt und gedemütigt von einem wütenden Straßenmob, so schien es. Doch für die US-Amerikaner stand fest, dass es sich nicht um eine spontane Protestaktion handelte, sondern dass der Iran den Angriff orchestriert hatte. Sie glaubten, dass er das Werk von Qasem Soleimani war. Erst am 1. Januar 2020, nach zwei Tagen, endete die Belagerung und US-Präsident Donald Trump schäumte vor Wut. Kurz darauf traf er eine Entscheidung, vor der seine beiden Vorgänger Barack Obama und George W. Bush zurückgeschreckt waren und mit der Trump selbst enge Berater überraschte. Er ließ die Reaper-Drohnen starten. Als der US-Präsident in Mar-a-Lago die letzten Sekunden des Countdowns hört, ist es in Bagdad 0:47 Uhr. Der Konvoi Soleimanis biegt auf eine palmgesäumte Allee, die parallel zur Start- und Landebahn verläuft und vom Flughafengelände herunterführt. Nur 500 Meter sind es noch. Dann macht die Straße eine scharfe Rechtskurve und führt anschließend ins Zentrum von Bagdad. Dort will Soleimani am nächsten Morgen den irakischen Premierminister treffen. So weit wird es aber nie kommen, denn auf der Creech Air Force Base in Nevada hat jemand den Knopf gedrückt. Sekunden später erhellt auf dem Flughafen Bagdad ein gleißender Blitz die Nacht. Mehrere Hellfire-Raketen zerstören die Fahrzeuge und töten die Insassen. Alles, was vom Konvoi des Generals bleibt, ist ein brennender Haufen Schrott. Es stinkt nach verbranntem Fleisch, wie Augenzeugen später berichten. Schon nach kurzer Zeit geht ein Foto um die Welt, aufgenommen von jemandem, der offenbar in den Stunden nach dem Attentat vor Ort war. Das Bild zeigt eine dreckverschmierte Hand im Gras, an deren Mittelfinger ein Ring mit einem großen, blutroten Stein steckt. Es ist Soleimanis Ring. Damit wird der Mann identifiziert, der schon als Nachfolger von Präsident Hassan Rouhani gehandelt wurde und dessen Leben am 3. Januar 2020 an der Ausfahrt des internationalen Flughafens von Bagdad ein abruptes Ende nimmt. Als das Pentagon bestätigt, dass das US-Militär den iranischen General getötet hat, sitzt Donald Trump gerade in seinem Luxushotel beim Abendessen. Der US-Präsident lässt sich Hackbraten und Eiscreme servieren. Die iranische Regierung ordnet eine dreitägige Staatstrauer an. Das geistliche Oberhaupt, Ayatollah Ali Khomeini und Präsident Rouhani schwören den Amerikanern Rache. Die Massenproteste gegen das Mullah-Regime in den Monaten zuvor, die Gewaltexzesse der Sicherheitskräfte gegen das eigene Volk, all das scheint vergessen. Die Iraner sind im Zorn vereint. Nieder mit Amerika und nieder mit Israel, so schallt es durch die Straßen und über die Plätze Teherans. Aus der Menge ragen Porträts des Getöteten und unzählige Flaggen in Rot, der Farbe der Märtyrer. Es sind Millionen, die dem General in endlosen Trauerzügen das letzte Geleit geben. Und die Welt fragt sich, was kommt nun? Für die Washington Post und die israelische Zeitung Haaretz sind die Folgen des nächtlichen Drohnenangriffs unvorhersehbar. Auf Twitter trendet der Hashtag WW-3, die Abkürzung für den Dritten Weltkrieg. Die britische Times spricht von einer dramatischen Eskalation. Die New York Times sieht die USA und den Iran am Rande eines Krieges. Und die Neue Zürcher Zeitung fürchtet, die ganze Region könne in Brand geraten. Tatsächlich erklärt der Iran kurz darauf, sich nicht mehr an internationale Beschränkungen zur Urananreicherung halten zu wollen. Das Atomprogramm, das nach jahrelangen, mühsamen Verhandlungen gestoppt wurde, läuft wieder an. Schon bald könnte der Iran erneut nach der Bombe greifen. Doch in jenen Tagen gibt es eine weitaus größere Gefahr: die Raketen der Iraner. Noch vor wenigen Jahren galten diese wegen ihrer geringen Reichweite und ihrer miserablen Treffgenauigkeit als militärisch weitgehend nutzlos. Die Wahrscheinlichkeit war lange Zeit hoch, dass sie ihr Ziel um hunderte Meter oder sogar um mehrere Kilometer verfehlen. Doch das Raketenprogramm des Iran hat gewaltige Fortschritte gemacht. Der US-Militärgeheimdienst DIA geht davon aus, dass Teheran über das größte und vielfältigste Arsenal des Nahen Ostens verfügt. Mehr als 1000 ballistische Raketen sollen in den Bunkern und Silos des Landes lagern. Die größten sind wohl bis zu 18 Meter lang, mit Reichweiten von bis zu 2000 Kilometern. Sie können Ziele in Saudi-Arabien und Ägypten erreichen, aber auch in Israel und sogar in südosteuropäischen Ländern wie Griechenland. Und sie treffen mittlerweile bis auf wenige Meter genau. Wenige Tage nach dem Attentat auf Qasem Soleimani beobachten die US-Geheimdienste, wie der Iran seine Raketentruppen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Für den Fall eines Angriffs droht Donald Trump dem Regime in Teheran auf Twitter mit brutaler Vergeltung. Die USA hätten bereits 52 strategisch und kulturell wichtige Ziele im Visier, eine Zahl mit historischer Bedeutung. Jedes dieser Ziele steht für eine der amerikanischen Geiseln, die iranische Studenten 1979 während der Islamischen Revolution in Teheran festgenommen haben. Und der US-Präsident setzt in Großbuchstaben hinzu: Der Iran wird sehr schnell und sehr hart getroffen werden. Die Welt wartet. 5 Tage und Nächte lang. Dann, in den Morgenstunden des 8. Januar, steigt in der westiranischen Provinz Kermanschah ein Feuerball nach dem anderen auf. Es ist das erste Mal, dass der Iran seine gefürchteten ballistischen Raketen gegen seinen Erzfeind USA einsetzt. Die iranischen Revolutionsgarden starten die Operation Märtyrer Soleimani. Schon am Tag zuvor hatte das US-Militär seine Basen in der Region in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Auf dem Stützpunkt Ain al-Assad im Irak, mehrere hundert Kilometer westlich von Kermanschah, räumen die Soldaten um 11 Uhr abends ihre Schlafquartiere und ziehen sich in die jahrzehntealten Bunker zurück, die noch aus der Zeit Saddam Husseins stammen. Die Basis ist einer der größten amerikanischen Stützpunkte im Irak. Die US-Streitkräfte haben dort 1500 Männer und Frauen stationiert. Dazu kommen mehrere hundert Soldaten aus Ländern wie Dänemark, Norwegen oder Polen, die gemeinsam mit den Vereinigten Staaten die Terrorgruppe Islamischer Staat bekämpfen. Jetzt, in dieser Nacht, sind nur noch die Wachposten auf Position. Die Drohnenpiloten versuchen unterdessen hektisch, ihre teuren Fluggeräte in die Luft und damit in Sicherheit zu bringen. Um 1.34 Uhr schlägt die erste Rakete ein. Dann folgen 3 weitere. Insgesamt detonieren auf dem Stützpunkt mindestens 10 Raketen. Es ist eine Attacke, die der Welt ein für allemal vor Augen führt, wie präzise und hochentwickelt das Raketenarsenal der Iraner ist. auch dank der Hilfe eines Phantoms. Eines mysteriösen Chinesen, der Eingeweihten als einer der gefährlichsten Männer der Welt gilt. Wenn auf einer Militärbasis im Nahen Osten Soldaten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in die Bunker hasten, wenn in der Ukraine Menschen im Raketenhagel sterben, wenn in Tel Aviv Sirenen heulen, im Jemen Kinder verhungern und ein steigender Ölpreis nach einem Angriff auf saudische Förderanlagen die Weltwirtschaft erschüttert, dann kann es sein, dass er damit zu tun hat. Wenn in Washington und Peking, Genf und New York Diplomaten über Abrüstung streiten, dann fällt sein Name. Der Mann ist eine Schlüsselfigur im Ringen der Supermächte USA und China um Macht und Einfluss. Die westlichen Geheimdienste versuchen seit mehr als 2 Jahrzehnten, ihn zu stoppen. Mindestens ein US-Präsident hat sich persönlich eingeschaltet und in Peking interveniert. Doch er scheint unantastbar. Die Fahndung nach ihm läuft bis heute, und die wenigsten Menschen haben bislang seinen Namen gehört. Er ist das chinesische Phantom. Kapitel 1: Wanted by the FBI. Carl Lee blickt direkt in die Kamera. Den Kopf mit der ausgeprägt breiten Kinnlade hat er leicht in den Nacken gelegt. Sein Gesichtsausdruck ist teilnahmslos. Oder ist da die leise Andeutung eines Lächelns? Schwer zu sagen, die Bildqualität ist nicht gut genug. Seine dichten, schwarzen Haare fallen ihm leicht gewellt in die Stirn, berühren die dunklen Augenbrauen. Die Lippen voll, das rechte Augenlid hängt ein wenig, und knapp unter seinem rechten Nasenloch ist ein Muttermal zu erahnen. Das haben die Fahnder des FBI auch als besonderes Kennzeichen vermerkt. Die Beamten haben außerdem notiert, dass Carl Lee 5 Fuß und 7 Zoll groß sein soll, also umgerechnet 1,70 Meter und etwa 150 Pfund oder 68 Kilogramm schwer, die Augenbrauen, Geschlecht männlich, Herkunft asiatisch, Nationalität chinesisch. Das Auffallendste an dem Poster ist der gefettete rote Schriftzug direkt über dem Foto. »Wanted by the FBI« steht da in Großbuchstaben. Gesucht vom FBI, von der Ermittlungsbehörde, die gleichzeitig ein Geheimdienst ist. Die US-Ermittler haben Carl Lee auf ihrer legendären Most Wanted-Liste zur Fahndung ausgeschrieben. Gemeinsam mit Serienmördern, Missbrauchstätern und Menschenhändlern, mit Millionenbetrügern, ausländischen Spionen und Terroristen. Doch gegen ihn erscheinen fast all die anderen wie kleine Fische, denn auf niemanden ist derzeit ein höheres Kopfgeld ausgesetzt. Wer entscheidend zu Carl Lees Verhaftung beiträgt, kann sich $5 Millionen verdienen. Jemanden, den das FBI weltweit mit einem derart hohen Kopfgeld sucht, kann man wohl gemeinhin als einen Staatsfeind der USA bezeichnen. 5 Millionen, das ist die internationale Top-Liga des Verbrechens. Auf den Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells, Joaquin El Chapo Guzman, hatten die US-Behörden einst dieselbe Summe ausgesetzt, auch für Hinweise zur Festnahme von Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden schrieben die USA $5 Millionen aus, nachdem er 1998 die Anschläge auf die US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi organisiert hatte. Carl Lee ist jedoch kein Drogenboss und er befehligt auch keine Terrorgruppe. Er ist ein unscheinbarer Kaufmann aus einer entlegenen Provinz Chinas. Seinetwegen stehen wir an einem klaren Tag im Februar 2018 in Cambridge, Massachusetts, auf dem Gelände der ältesten Universität der Vereinigten Staaten und auch wohl der berühmtesten. Sie hat 161 Nobelpreisträger hervorgebracht. John F. Kennedy hat hier ebenso studiert wie George W. Bush, Barack Obama und 5 weitere US-Präsidenten. Veritas lautet das Motto der 1636 gegründeten Harvard University. Wahrheit. So steht es am gusseisernen Torbogen, durch den wir den Harvard Yard betreten haben. Eine Rasenfläche, so groß wie 4 Fußballfelder, auf der sich rund 12 Backsteingebäude befinden. Angela Merkel wird hier 1 Jahr später die Abschlussrede für die Absolventen halten. Nur ein paar Schritte weiter startete Mark Zuckerberg Facebook. Im Courier House, einem Studentenwohnheim auf dem Gelände, lebte Bill Gates, bis er Harvard ohne Abschluss verließ, um eine Firma namens Microsoft zu gründen. Und nebenan, am Harvard Square, kopierte der Whistleblower Daniel Ellsberg 1969 in einem Copyshop die streng geheimen Pentagon Papers, die bewiesen, dass die Öffentlichkeit über den Vietnamkrieg getäuscht wurde. Und dann ist da noch die Harvard Kennedy School, eine der elitärsten Fakultäten der ohnehin schon elitären Harvard-Universität. Die Schule unten am Charles River ist ein Tummelplatz von Diplomaten und solchen, die es werden wollen, von Geheimdienstangehörigen und Militärs. Hier wird man zur selben Zeit angehende, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes Mossad finden, des britischen MI6 und der US-amerikanischen Geheimdienste NSA und CIA. Aber auch privilegierte chinesische Kader und nahöstliche Autokraten schicken ihre Sprösslinge hierher, oft unter falschem Namen, sogar die Tochter von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat hier studiert. Wir sind mit einem Mann verabredet, dessen Spezialgebiet die Jagd ist. Auf jene, die Diktatoren dieser Welt mit Raketen und Sprengköpfen versorgen. Er hat für das US-Justizministerium gearbeitet, für das Pentagon und das FBI. Er war auch für Booz Allen Hamilton tätig. Die Firma, die vieles erledigt, was das FBI nicht selbst erledigen möchte. Das Unternehmen geriet vor einigen Jahren in die Schlagzeilen, weil dort auch ein gewisser Edward Snowden gearbeitet hatte, bevor er flüchtete, sein Wissen an Journalisten weitergab und zum weltberühmten Whistleblower wurde. Aaron Arnold hat uns über einen Mittelsmann kontaktiert. Er wolle reden, ließ er uns ausrichten. Worüber? Unklar. Auch wenn man uns schon früh gewarnt hat, dass sich an der Harvard University Mitarbeiter aller möglichen Geheimdienste und Diplomaten rumtreiben, die Journalisten für ihre Sache vereinnahmen wollen, sagen wir zu. Denn eines haben wir in den vergangenen Jahren gelernt. Wenn sich ein so hochkarätiger Experte wie Arnold meldet und sprechen will, sollten wir erst einmal zuhören. Man weiß nie, ob daraus nicht eine Geschichte werden könnte. Wir treffen ihn im Charlie's Kitchen, einer zweistöckigen Bar. Hierher kommen Dozenten, die auf Veröffentlichungen anstoßen wollen, oder Studenten, die ihren Tag bei Tintenfisch ringen und kräftigem India Pale Ale ausklingen lassen. Als wir an diesem Dienstagnachmittag den Innenhof der Bar betreten, riecht es nach gebratenen Burgern. Aus den Lautsprechern dröhnt Hardrockmusik, auf der Theke reihen sich die Bierflaschen. Und da steht Arnold auch schon vor uns. Verspiegelte Sonnenbrille, roter Vollbart, Glatze, schmal geschnittener Anzug. Der Jäger. Er grüßt mit festem Händedruck und führt uns zu seinem Stehtisch. Er bestellt Bier für alle, lässt einen Korb mit frittierten Tintenfischen kommen, die hier zu so ziemlich allem serviert werden, und dann fängt er an, von einem geheimnisvollen Unbekannten zu erzählen, der angeblich die amerikanischen Behörden an der Nase herumführt, der sich seit 2 Jahrzehnten verstecken soll und schneller Firmen gründen und abwickeln lässt, als seine Verfolger schauen können. Sein Name ist Carl Lee, ein Waffenhändler, der laut Aaron Arnold in einer kaum durchschaubaren Halbwelt operiert und seine todbringenden Waren um den halben Globus verschifft. Obwohl ihn Ermittler auf der ganzen Welt seit Jahren suchen, bleibt er ein Phantom, sagt der ehemalige FBI-Analyst, und nichts könne seine tödlichen Geschäfte stoppen. Arnold erzählt, dass er auf Carl Lee gestoßen sei, als er vor einigen Jahren beim FBI Counter-Proliferation Center, kurz CPC, angefangen habe. Die Spezialeinheit wurde 2011 gegründet. Ihr Logo zeigt einen grimmigen Adler, auf dessen Kopf die US-Flagge projiziert ist, darunter eine Weltkugel und mehrere Zeichen für gefährliche Substanzen. Das grelle, schwarz-gelbe Atomsymbol etwa und das Warnschild für chemische Giftstoffe. Die Einheit, so die Selbstbeschreibung, soll den Schmuggel sensibler Technologien unterbinden, die für Massenvernichtungswaffen, Raketen, Weltraumwaffen oder konventionelle Waffen verwendet werden können. Carl Lee stehe schon seit Jahren ganz oben auf der Liste der Ermittler, erzählt Aaron Arnold, während er neues India Pale Ale an den Tisch winkt. Der Chinese stelle fast alle anderen Fälle des FBI in den Schatten. Die Tintenfischringe lässt der Ex-FBI-Mitarbeiter stehen. Er redet sich in Fahrt. Carl Lee ist nicht nur für die Vereinigten Staaten eine Bedrohung, sagt Arnold. Er ist eine Gefahr für die ganze Welt. Das Geschäft von Männern wie Carl Lee lebt vom Streben nach Macht, tödlicher Macht. Schon seit Jahrzehnten versuchen die Regierungen einiger Schwellenländer an Waffen zu kommen, die sie unantastbar machen. Massenvernichtungswaffen, die auf einen Schlag Hunderttausende töten können und die jeden Angriff auf diese Länder zu einem unbeherrschbaren Risiko werden lassen. Für Weltmächte wie die Vereinigten Staaten und Russland, aber auch für rivalisierende Staaten in der jeweiligen Weltregion. Biologische Kampfstoffe, Giftgas oder eine Atombombe dienen allerdings nur dann als wirksame Abschreckung, wenn man sie über weite Strecken hinweg feuern kann. Und hier kommen Raketen ins Spiel. Und Männer wie Carl Lee. Für Länder wie den Iran oder Nordkorea sei es schwierig, an Material für den Bau von Raketen und Sprengköpfen zu gelangen, erklärt Aaron Arnold. Es liege an den Sanktionen, die wegen eben dieser Rüstungsprogramme verhängt wurden. Deshalb seien Geschäftsleute mit Erfahrung und den richtigen Kontakten nötig. Fachleute, die das Vertrauen von Wissenschaftlern und Militärs genießen, die wissen, welchen Beamten sie schmieren und welche Transportrouten sie wählen müssen, um nicht erwischt zu werden. Zuverlässige Spezialisten, die Bauteile und Materialien in höchster Qualität liefern. Am besten in großen Mengen und über viele Jahre. Carl Lee sei ein solcher Spezialist. Ja, sogar der Spezialist. Der chinesische Geschäftsmann betreibe dieses Geschäft in einem Ausmaß, das man von anderen Fällen nicht kenne, sagt Arnold. Trotz all der Geheimdienste und Ermittlungsbehörden, die hinter ihm her seien, mache er einfach weiter. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel, sagt der Jäger, der von Carl Lee erkennbar fasziniert und frustriert zugleich ist. Denn es ist ein Spiel, bei dem bislang immer der Gejagte gewinnt. Carl Lee umgibt eine Aura des Geheimnisvollen, fährt Aaron Arnold fort. Und tatsächlich kenne in der Öffentlichkeit kaum jemand den Namen des Chinesen oder gar sein Aussehen. Es gäbe nur wenige Artikel über ihn. Dabei rangiere Carl Lee auf der Liste der CIA so weit oben, dass sich Spezialeinheiten wie jene, die Osama bin Laden getötet hat, schon in ihrer Ausbildung sein Gesicht einprägten. Bereits unter George W. Bush seien die USA auf Carl Lee gestoßen, sagt Arnold, unter Barack Obama hätten ihn das FBI und andere Behörden gejagt, und nun versuchen sie es weiter. Ohne Erfolg. Die Behörden wüssten, dass er den Iran beliefere, wo er sich in China aufhalte, mit welchen Flugzeugen er nach Teheran fliege, wen er dort treffe. Aber Carl Lee scheine unantastbar zu sein. Auch bei US-chinesischen Regierungsgesprächen ist er laut Arnold immer wieder Thema. Doch es passiere einfach nichts. Die chinesischen Diplomaten hörten sich seit Jahren die Klagen ihrer amerikanischen Amtskollegen an und ließen sich allerlei Berichte und Depeschen schicken. Carl Lee aber mache einfach weiter. Zu den Fragen, die weder Arnold noch seine ehemaligen Kollegen beantworten können, gehört, ob Carl Lee auf eigene Rechnung arbeitet oder ob er das Gesicht einer Gruppe von Kriminellen ist, eines chinesischen Geheimdienstes, der chinesischen Behörden oder sogar mehrerer Regierungen. Und was würde das bedeuten? Carl Lees Spitzname sei The Tailor, sagt Aaron Arnold, der Schneider, weil er maßgeschneiderte Lösungen für jedes Problem finde. In der Praxis heißt Problem meist eine Hürde der internationalen Behörden, die diese Art des Schmuggels unterbinden wollen. Grenzkontrollen, Satellitenüberwachung, Zoll. Diese Hürden überspringt Carl Lee offenbar wie kein anderer. Als hielte jemand seine schützende Hand über den mysteriösen Waffenhändler. Kapitel 2: Im Land des schwarzen Drachen. Gan'an, ein Landstrich in Chinas hohem Norden. Zur russischen Grenze, dort wo Sibirien beginnt, ist es nicht mehr weit, und die Provinz Innere Mongolei liegt auch nur ein paar Kilometer entfernt. Eine Einöde. Und doch kennen viele Chinesen diese entlegene Gegend, und zwar wegen der Mäuse, die hier einst vom Himmel gefallen sein sollen. Es sind die späten Abendstunden des 4. April 1952. Seit fast 2 Jahren tobt der Koreakrieg, in dem China Hunderttausende Freiwillige auf Seiten Nordkoreas kämpfen lässt, als kurz vor Mitternacht Rotorengeräusche eines Flugzeugs zu hören sind, das sich von Südosten nähert. Zuvor registrierte ein chinesischer Luftbeobachtungsposten, wie ein amerikanisches F-82 Nachtjagdflugzeug die Grenze zwischen China und Nordkorea überflog, mit Kurs auf Gangnam. Eine Maschine, die speziell für geheime Missionen im Schutz der Dunkelheit konstruiert worden war. Am nächsten Morgen finden die Bewohner angeblich hunderte Wühlmäuse auf den Straßen, in Heuhaufen, in Brunnen, auf Dächern und sogar in den Betten ihrer schlafenden Kinder. Die Tiere sind im Todeskampf oder bereits tot. Es sind keine heimischen Mäuse. Sie gehören zu einer Gattung, die in Gangnam nicht vorkommt. Mit kurzem Schwanz, grauschwarzem Rücken und hellgrauem Bauch. Als chinesische Wissenschaftler später eine Autopsie mehrerer Tiere vornehmen, finden sie in den Kadavern angeblich Pesterreger. Alle Indizien passen zu einem Verdacht, der sich in China bis heute hält. Haben die Amerikaner infizierte Wühlmäuse vom Himmel geworfen? Als biologische Waffe? China, Nordkorea und die Sowjetunion behaupten damals, die Amerikaner würden im Koreakrieg Biowaffen einsetzen. Eine internationale, von einem Briten geleitete Untersuchungskommission reist daraufhin nach Gangnam, lässt sich die Mäuse zeigen, befragt vor Ort Zeugen und bestätigt schließlich die Vorwürfe. Erst ein halbes Jahrhundert später können Wissenschaftler Akten aus sowjetischen Archiven auswerten, die nahelegen, Peking, Pyongyang und Moskau haben die Vorwürfe erfunden, um die USA zu diffamieren. Die internationale Untersuchungskommission wurde offenbar in die Irre geführt, unter anderem durch falsche Zeugen. Gangnam, das in China zeitweise zu einem Sinnbild für die Skrupellosigkeit der Vereinigten Staaten wird, gehört zu Heilongjiang. Die Provinz liegt im äußersten Nordosten des Landes und ist größer als Deutschland. Ein flacher, endlos weiter Landstrich, in dem die Temperaturen im Winter unter 40 Grad minus fallen. Am ehesten dürften Wildtierexperten von diesem entlegenen Winkel der Welt gehört haben, denn dort befindet sich eines der letzten Reservate des sibirischen Tigers. Die vom Aussterben bedrohten Tiere streifen durch Wälder und Sümpfe am Heilongjiang. Der Strom gab dieser Provinz ihren Namen, der auf Deutsch Fluss des Schwarzen Drachen bedeutet. In den 30er Jahren besetzte Japan Teile Chinas, darunter auch Heilongjiang. Mitte der 40er Jahre gehörte die Provinz zu den ersten, die von der chinesischen Volksbefreiungsarmee zurückerobert wurden. Die Kommunistische Partei schickte bald die besten Handwerker und Ingenieure dorthin. Sie sollten riesige Industriegebiete aufbauen. So wurde Heilongjiang zu einem Zentrum der Schwerindustrie, mit Bergwerken, Fabriken und anderen Produktionsstätten. Millionen Zwangsarbeiter, aber auch gebildete Jugendliche aus den Städten wurden nach Heilongjiang geschickt. Sie lebten in Arbeitslagern und machten das Land urbar, legten Sümpfe trocken und bauten Straßen. Riesige Gemeinschaftsbetriebe, sogenannte Volkskommunen, entstanden mit Äckern für Soja, Mais, Weizen oder Sonnenblumen, die bis heute Nahrung für Millionen von Menschen liefern. In Heilongjiang, wo Mythen und Wahrheit gelegentlich verschwimmen, wird 1972 ein Junge geboren, der bis heute Diplomaten, Ermittler und Geheimdienstmitarbeiter aus aller Welt beschäftigt. Er trägt den Familiennamen Li und seine Eltern nennen ihn Fang Wei, was so viel bedeutet wie Integrität und Größe. Bekannt wird er später unter einem westlicher klingenden Namen, den er sich offenbar selbst gibt. Er lautet Carl Li. Kapitel 3. In der Hauptstadt der Spionage. Ein grauer Winternachmittag 2019. Am Fenster ziehen die schneebedeckten Ausläufer der Alpen vorbei. Unser Zug rollt von München in Richtung Osten. Im Reisegepäck haben wir so ziemlich alles, was wir im Internet über Carl Li finden konnten. Dazu einen Stapel mit Aufsätzen über unterschiedliche Raketentypen und Lenksysteme. Unser Treffen mit dem ehemaligen FBI-Analysten Aaron Arnold liegt schon einige Zeit zurück. Die Geschichte, die er uns erzählt hat, lässt uns nicht los. Carl Li handelt mit dem Tod. Er liefert entscheidende Bauteile für Massenvernichtungswaffen. Seit er elektronische Mess- und Steuerungsgeräte an das Regime in Teheran verkauft, werden die iranischen Raketen Jahr für Jahr leistungsfähiger, präziser und tödlicher. Sie bedrohen Israel und kommen immer häufiger zum Einsatz. Im Jemen, in Saudi-Arabien, im Irak oder auch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Kali ist mitverantwortlich für den Tod vieler Menschen. Und was noch viel wichtiger ist, er könnte damit in naher Zukunft mitverantwortlich für den Tod Hunderter, Tausender, Hunderttausender weiterer Menschen sein. Dann nämlich, wenn der Iran durch Kalis Bauteile entscheidend vorankommen sollte beim Bau von Atomsprengköpfen und immer leistungsfähigeren Raketen und ein nukleares Duell von bis aufs Blut verfeindeten Ländern vielleicht eines Tages bis zur Vernichtung ausgetragen wird. Oder gar ein dritter Weltkrieg. Dass die Iraner an Atomwaffen arbeiten, zeichnet sich bereits nach der Jahrtausendwende ab. Um 2004 berichtet ein Informant des Bundesnachrichtendienstes BND von zwei Geheimvorhaben der iranischen Regierung. Projekt 110 habe den Bau einer Atombombe zum Ziel. Projekt 111 einen nuklearen Sprengkopf, der in eine iranische Rakete passt. Die Quelle, so schildert es später die Zeit, ist ein iranischer Raketentechniker. Sein Deckname? Delfin. Immer wenn er den Iran verlässt, etwa für eine Konferenz, übergibt er dem BND neue Informationen. Details zum iranischen Atomprogramm. Schon bald zieht der deutsche Geheimdienst den Mossad ins Vertrauen, auch die CIA. Doch dann fliegt der Informant auf. Er wird festgenommen und hingerichtet. Die Vorstellung, dass der Iran in den Besitz eines Atomsprengkopfs gelangt, der mit einer Rakete auf Israel oder gar Europa abgefeuert werden könnte, treibt seither Diplomaten und Geheimdienstler auf der ganzen Welt um. Schon seit Jahren sollen CIA, NSA und FBI deswegen hinter Kali her sein, ebenso der MI6, der Mossad und auch der BND. Wenn stimmt, was Aaron Arnold sagt, dann hat er uns auf eine Schlüsselfigur in einem der gefährlichsten Konflikte unserer Zeit aufmerksam gemacht und auf eine faszinierende Geschichte. Andererseits, was, wenn es sich bei seiner Kontaktaufnahme um ein PR-Manöver handelt, mit dem die Geschichte eines bösen Chinesen in die Schlagzeilen gebracht werden soll, der den bösen Iranern verheerende Waffen liefert? Was, wenn der ehemalige FBI-Analyst auf uns angesetzt worden ist, von seinem früheren Arbeitgeber zum Beispiel oder von der CIA, mit der er längere Zeit zusammengearbeitet hat? Schließlich regiert damals in Washington seit 2 Jahren Donald Trump, ein Mann, der keine Gelegenheit auslässt, den Iran und China an den Pranger zu stellen. Die Kali-Geschichte würde perfekt zur Agenda der damaligen US-Regierung passen. Bevor wir uns also ganz in diese Recherche stürzen, wollen wir eine weitere Meinung einholen. Bei jemandem, der sich in der Welt der Atombomben und Raketen ebenso gut auskennt wie Aaron Arnold, der aber nicht aus den Vereinigten Staaten stammt. Wir fahren also nach Wien. Österreichs Hauptstadt gilt seit der Zeit der Kaiser und Könige als eines der globalen Zentren der Spionage. Vieles von dem, was dort verhandelt wird, soll, wenn es nach Diplomaten, Agenten und Spionen ginge, nie bekannt werden. Aber von Zeit zu Zeit blitzt etwas aus dem Dunkel auf und wird sichtbar für die Weltöffentlichkeit. Im Juli 2010 zum Beispiel, als ein amerikanisches Charterflugzeug mit 10 enttarnten russischen Spionen auf dem Flughafen Wien-Schwechat landet und neben einer russischen Militärmaschine mit 4 Agenten parkt, die für den Westen spioniert haben. Der wohl größte Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland seit Ende des Kalten Krieges. An diesem Tag übergeben die Russen unter anderem einen gewissen Sergei Skripal, der später im britischen Salisbury vergiftet wird, und die Amerikaner einen russischen Spion, der wenige Wochen zuvor in Harvard aufgeflogen war. Oder am 2. Juli 2013, als die Regierungsmaschine des bolivianischen Präsidenten in Wien notlanden muss. Das Flugzeug ist auf dem Weg von Moskau nach La Paz, als plötzlich mehrere europäische Staaten die Überflugrechte verweigern. Der Grund? Angeblich ist die CIA der Auffassung, der NSA-Whistleblower Edward Snowden sei an Bord. Ist er aber nicht. Nach knapp 2 Stunden rollt unser Zug über eine Brücke. Auf einem Hügel rechts von uns thront eine Festung. Unter uns sehen wir einen graugrünen Fluss. Wir haben die Grenze passiert und fahren durch Salzburg. Nun sind wir in Österreich. 1955 hat sich das Land offiziell zur immerwährenden Neutralität verpflichtet. Das heißt, Österreich ist nicht im westlichen Verteidigungsbündnis NATO und es werden keinerlei Militärstützpunkte anderer Staaten auf österreichischem Boden zugelassen. Als Hauptstadt eines neutralen Landes, das direkt an den Ostblock grenzt, bleibt Wien im Kalten Krieg eines der wichtigsten Spionagezentren. Bis heute ist Österreich internationale nachrichtendienstliche Drehscheibe und ein bevorzugtes Operationsgebiet für die Geheimdienste ausländischer Staaten, wie der Inlandsnachrichtendienst des Landes einräumt. Das liegt auch an den laxen Gesetzen, die der ehemalige österreichische Geheimdienstchef Gerd R. Polly als Einladung zur Spionage bezeichnet. Denn Spionage ist in Österreich de facto legal. Solange dort Agenten nur einander ausspionieren und nicht ihr Gastgeberland, haben sie nichts zu befürchten. Dazu kommt, dass es in Wien etliche interessante Spionageziele gibt. Die Stadt ist neben New York, Genf und Nairobi der 4. Amtssitz der Vereinten Nationen und die Organisation Erdöl exportierender Länder, OPEC, hat dort ihr Hauptquartier. Allein das sorgt schon für ein immerwährendes diplomatisches Surren, ein Kommen und Gehen und eine internationale Szene, die weltweit ihresgleichen sucht. Und wenn es dann noch um Waffen geht, insbesondere um Atomraketen, ist Wien so etwas wie die heimliche Welthauptstadt. Dort sitzt das Abrüstungsbüro der Vereinten Nationen. Von dort aus werden einige der wichtigsten Abkommen zur Rüstungskontrolle überwacht. Außerdem hat an der Donau, in einem Stadtteil, der UNO-City genannt wird, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ihren Sitz. Sie soll die friedliche Nutzung der Kernenergie fördern und verhindern, dass strahlendes Material für militärische Zwecke missbraucht wird. Von der Wiener Zentrale schwärmen die IAEA-Kontrolleure zu ihren Inspektionen hinaus in die Welt. Ihre Proben werten sie in einem Labor 30 Kilometer südlich von Wien aus. Dabei interessiert die IAEA-Experten vor allem eine Frage. Stimmen die Angaben der jeweiligen Regierung zu ihrem Atomprogramm? Oder droht aus einer zivilen Nutzung eine militärische zu werden? Diese Frage ist vor allem bei 2 Staaten brisant: Nordkorea und dem Iran. Als unser Zug in den Wiener Hauptbahnhof rollt, ist es längst dunkel. Die Stadt präsentiert sich an diesem Abend passend zum Spionage-Image wie in einem Film noir. Fast wie in Der dritte Mann, dem Klassiker mit Orson Welles, der im Wien der Nachkriegszeit gedreht wurde, als der Schwarzmarkt blühte und es von Spionen wimmelte. Die Gassen sind zugig, düster und fast menschenleer. Die wenigen Passanten haben Kragen und Kopfbedeckungen ins Gesicht gezogen, um sich vor dem Schneeregen zu schützen. Straßenlaternen spiegeln sich auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Wir sind mit einem Mann verabredet, der für einen westlichen Staat Geheimdienstberichte ausgewertet hat. Heute arbeitet er in einer sensiblen Position bei einer internationalen Organisation. Er ist einer der Experten seines Metiers, insbesondere für die illegale Verbreitung von Raketentechnologie. Seine Bedingung für dieses Gespräch ist, dass seine Identität geheim bleibt. Unseren Treffpunkt im Zentrum der Altstadt hat er vorgeschlagen. Einen Pub, in dem Biere mit vielsagenden Namen wie Wiener Bubi oder Delirium Argentum serviert werden. Wir öffnen die Tür des Lokals, das wie ein langer, direkt auf die Bar zulaufender Schlauch aufgebaut ist. Auf einer der mit rotem Leder bezogenen Bänke am linken Rand sitzt ein jugendlich wirkender Mann mit wachen Augen, der die Eingangstür fest im Blick hat. Er mustert uns, wir mustern ihn. Das könnte unser Gesprächspartner sein, zumindest wenn man nach dem einen verwaschenen Foto geht, das wir von ihm im Internet gefunden haben. Sein Blick hält sich auf. Seid ihr? Ja. Er ist es. Der Platz, den er ausgesucht hat, ist maximal weit entfernt von der Bar und von allen anderen Tischen. Gute Voraussetzung, um diskret über Atomraketen zu sprechen und um abzuklopfen, ob Aaron Arnold womöglich maßlos übertreibt. Wir wollen herausfinden, ob an der Carly-Geschichte wirklich etwas dran ist. Unser Gesprächspartner an diesem Abend nennt den chinesischen Geschäftsmann den Phantomas unter den Händlern des Todes. So wie der mysteriöse Superschurke aus der französischen Romanreihe, der es mit den mächtigsten Gegnern aufnimmt und immer wieder entkommt. Geheimnisvoll, skrupellos und genial. Seit sich Massenvernichtungswaffen über den Globus verbreiten, habe es nur wenige Akteure gegeben, die wie Carl Lee über Jahrzehnte in diesem Geschäft aktiv sind, erklärt unser Informant bei einem Burger mit Speck und Spiegelei. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem die Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Atombomben eingesetzt haben, konfiszieren die US-Streitkräfte die letzten intakten deutschen V-2-Raketen mitsamt tausender Seiten Konstruktionsplänen. Und sie bringen hunderte deutsche Fachleute in die USA. Aus dieser Keimzelle erwächst das amerikanische Raketenprogramm. Die Sowjetunion zündet 1949 ihre erste Atombombe. Etwa zur selben Zeit beauftragt Machthaber Josef Stalin seine besten Wissenschaftler damit, Raketen zu entwickeln. Raketen, die nicht nur mehrere hundert, sondern tausende Kilometer fliegen können, bis aufs amerikanische Festland. Damals gibt es eine klare Aufteilung der Welt und der Atomraketen. Die Amerikaner hier, die Sowjets dort. Die beiden Lager haben die größten Armeen, die meisten Experten, die umfangreichsten Militärbudgets. Doch bald beginnen auch Großbritannien und Frankreich damit, Raketen und Atombomben zu testen. Die Sowjets wiederum kooperieren mit den Chinesen, die 1964 ihre erste Atombombe zünden und kurze Zeit später erstmals erfolgreich eine Rakete erproben. Anfangs bleibt das Wissen um die Atom- und Raketentechnologie in diesem kleinen Kreis. Doch dann sickert es durch. Plötzlich tauchen in Nahost und Nordkorea Raketen auf, die den chinesischen und russischen Modellen verblüffend ähnlich sehen. Immer mehr Staatenlenker und Militärs haben nun den Wunsch, selbst Atomraketen zur Abschreckung bereitzuhalten. Die US-Geheimdienste gehen 1963 in einem Bericht davon aus, dass schon bald Länder wie Kanada, Israel, Westdeutschland, Italien oder Schweden eigene Kernwaffen entwickeln könnten. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy vermutet, in den 70er Jahren werde es bis zu 25 Staaten mit Atomwaffen geben. Doch seine Befürchtung bewahrheitet sich nicht. In einem kollektiven Akt der Vernunft einigt sich die Welt auf den Atomwaffensperrvertrag, der 1970 in Kraft tritt. Bis heute haben den Vertrag 191 Staaten unterzeichnet. Die fünf Länder, die damals bereits im Besitz von Atomwaffen sind, verpflichten sich darin zur Abrüstung und vor allem aber dazu, ihre Technologie nicht weiterzugeben. Die anderen Staaten versprechen, keine Atomwaffen zu bauen und sich den Kontrollen der IAEA zu unterwerfen. Ausländische Fachleute sollen also jederzeit Atomkraftwerke und Labore besuchen dürfen, um zu überprüfen, ob dort wirklich nicht die Grundstoffe für eine Atombombe hergestellt werden. Der Vertrag dämmt seitdem die weitere Verbreitung von Kernwaffen ein. Ganz aufhalten kann er sie nicht. Denn Indien, Pakistan und Israel treten dem Vertrag nie bei und entwickeln schon vor Jahrzehnten ihre eigenen Atomsprengköpfe. Und dann sind da noch Nordkorea und der Iran. Zwei Staaten, die seit langem zu den Outlaws der internationalen Gemeinschaft zählen. Dem Regime in Pyongyang gelingt es, eigene Raketen zu entwickeln und 2006 erstmals einen nuklearen Sprengsatz zu zünden. Die Führung in Teheran kommt der Produktion eines Atomsprengkopfs gefährlich nahe und baut das größte Raketenarsenal des Nahen Ostens auf. Das Mullah-Regime sieht Raketen als seine Lebensversicherung an, denn der Iran verfügt, anders als seine Nachbarländer, über keine nennenswerte Luftwaffe. Die wenigen einsatzbereiten Flugzeuge sind alt und können mit amerikanischen und israelischen Jets nicht mithalten. Wegen der harten Sanktionen, sagt unser Gesprächspartner, seien Staaten wie Nordkorea und der Iran bei der Beschaffung von Know-how und Technologie für den Raketenbau auf Geschäftsleute wie Carl Lee angewiesen. Auf Waffenhändler, die sich offenbar wenig um die Regeln der Weltgemeinschaft scheren und weder FBI noch CIA fürchten. Experten wie unser Gesprächspartner benutzen einen sperrigen Fachbegriff, wenn sie über das Geschäft dieser Männer sprechen. Proliferation. Das Wort steht für die Weitergabe von Massenvernichtungswaffen und Raketen, die diese Waffen ins Ziel bringen können. Früher, so sagt unser Gesprächspartner, seien es Figuren wie der pakistanische Ingenieur Abdul Qadir Khan gewesen, die den Strategen in den Hauptstädten der westlichen Welt größte Sorgen bereiten. Khan hat unter anderem in Deutschland studiert und in den 70er Jahren in den Niederlanden für Europas größten Produzenten von angereichertem Uran, die Urenco-Gruppe, gearbeitet. Dort soll er Pläne für Zentrifugen gestohlen haben. 1975 kehrt er nach Pakistan zurück. In seiner Heimat wird er zum Vater der Atombombe und zum Volkshelden. Doch Vater Khan hat möglicherweise nicht nur ein offizielles Kind. Er steht im Verdacht, geheime Pläne an Nordkorea, Libyen und den Iran verkauft zu haben. Auch in Saudi-Arabien wird er auffallend oft gesehen. Seit Khans Zeiten habe sich der illegale Markt für Massenvernichtungswaffen radikal gewandelt, erklärt unser Gesprächspartner in Wien. Heute könne jeder in diesem todbringenden Geschäft von seiner Couch aus mitmischen. Alles, was man dazu braucht, ist ein Laptop und Internet, sagt er. Damit könnten angehende Waffenhändler Produkte, die ein Regime wie das in Teheran für sein Raketenprogramm benötigt, völlig legal einkaufen und illegal an iranische Rüstungsfirmen verkaufen. Denn oft seien die Waren, um die es geht, auf den ersten Blick vollkommen unverdächtig. Graphit etwa, das Bleistifthersteller genauso benötigen wie Raketenbauer. Letztere fertigen aus dem extrem hitzebeständigen Material zum Beispiel sogenannte Strahlruder, die am Ausgang des Raketentriebwerks angebracht sind, genau dort, wo beim Start das Feuer austritt. Mit diesen Rudern kann die Rakete die Richtung des mehrere tausend Grad heißen Strahls und damit ihre Flugbahn verändern. Oder Kohlefasern, die Hersteller von Mountainbikes für ultraleichte Fahrradrahmen verwenden, und Rüstungskonzerne für die Außenhaut besonders leichter und damit reichweitenstarker Raketen. Oder sogenannte Gyroskope. Sensoren, die in jedem Smartphone verbaut sind. Sie können einem Telefon signalisieren, ob es gerade gehalten wird oder schräg. Oder einer Rakete, auf welcher Position ihrer Flugbahn sie sich befindet. Für das Regime in Teheran ist der Einkauf dieser Produkte streng beschränkt. Iranische Firmen können sie derzeit nur dann beschaffen, wenn sie einen Antrag beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stellen. Doch der Schwarzmarkt für die Komponenten von Massenvernichtungswaffen und Raketen ist längst ins Internet gewandert. Oft sind es junge Männer, die schnelles Geld machen wollen und ins Visier der westlichen Geheimdienste geraten. Unser Gesprächspartner erzählt von einem Österreicher, der von Graz aus den Iran mit Raketenbauteilen belieferte. 2014 bekennt er sich vor einem Gericht in Österreich schuldig. Zuvor hat ihn die CIA um die halbe Welt gejagt, bis er am Ende auf den Philippinen festgenommen wird. Es gäbe in dieser Szene viele solcher kleinen Fische, resümiert unser Informant. Sobald sie auf das Radar der westlichen Geheimdienste gerieten, sei das Spiel meist vorbei, und zwar sehr schnell. Nur einer sei anders: der Chinese Carl Lee. Er ist mit Abstand die faszinierendste Figur in der Szene, sagt unser Gesprächspartner. Seine Bedeutung könne man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn man eine iranische Rakete auseinandernimmt, findet man darin mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendein Teil, das von Carl Lee stammt. Der Chinese sei aber nicht nur wegen seines Erfolgs und seines Einflusses faszinierend. Carl Lees Geschichte ist voller Rätsel. Das Größte von allen sei, warum gelingt es seit 2 Jahrzehnten niemandem, ihn zu stoppen? Bier Nummer 3 neigt sich dem Ende zu. Draußen alles weiß. Während unseres Gesprächs über Raketen, Schurken und komplizierte Regelwerke hat sich eine dünne Schneedecke über die Stadt gelegt. Es ist spät geworden, fast zu spät. Um 23.25 Uhr geht der letzte Zug nach München. Als wir am Gleis ankommen, rollt er gerade in den Bahnhof ein. Es ist ein alter Nachtzug der Ungarischen Bahn, der an diesem Abend aus Budapest kommt. Ein gewagt schmales Bett, dezente beige-Brauntöne und der typische leicht muffige Schlafwagengeruch. Wir beziehen unser Abteil und verlassen Wien mit einer wichtigen Erkenntnis. Nicht nur Aaron Arnold und die US-Behörden halten Carl Lee für extrem gefährlich. Dass diese Geschichte in das Narrativ der Trump-Regierung passt, heißt keineswegs, dass an ihr nichts dran ist. Aber wie kann es sein, dass die Öffentlichkeit diesen Mann nicht kennt, der über Jahrzehnte illegal Bauteile für Raketen, womöglich gar Teile für Nuklearwaffen liefert und damit die Welt einem Atomkrieg näher bringt? Und wie kann es sein, dass die Supermacht USA, die mit ihren Satelliten jeden Zentimeter dieser Erde fotografieren und mit ihren Überwachungsprogrammen so ziemlich jede unverschlüsselte E-Mail mitlesen kann, offenbar nur eine verpixelte Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem der meistgesuchten Männer der Welt auftreiben kann? Der Zug ruckelt sanft durch die Berge. An der Grenze klopft es. Ein Beamter leuchtet mit der Taschenlampe durch den Türspalt mitten ins Gesicht. »Passt«, sagt er, »dann ist die Tür auch schon wieder zu. Und wir sind in Gedanken wieder bei Carl Lee.« Eine Stunde Schlaf, dann klopft es erneut. Der Schaffner reicht viel zu heißen Kaffee, ein Päckchen Orangensaft mit Strohhalm und ein eingeschweißtes Croissant. Kurze Zeit später sind wir schon wieder zurück in München. Wenige Tage nach unserer Rückkehr veröffentlicht die iranische Nachrichtenagentur Fars ein 58 Sekunden langes Video. Es wurde in einer unterirdischen Fabrik irgendwo im Iran aufgenommen. Wo genau, erfährt man nicht. Zu sehen sind Raketen. Blaue Raketen, Raketen mit roten Stahlrudern, Gefechtsköpfe von Raketen. Zwischendrin schreitet der Kommandeur der iranischen Luftwaffe, Amir Ali Hajizadeh, eines der Geschosse ab. Es handelt sich, so ist zu erfahren, um eine neue Boden-Boden-Rakete, die nach der 5000 Jahre alten iranischen Stadt Desful benannt ist. Sie hat, so jedenfalls heißt es in dem Beitrag, eine Reichweite von 1000 Kilometern. Das Raketenarsenal des Iran, so wird General Hajizadeh zitiert, sei nicht verhandelbar. Kapitel 4 – Kind der Revolution. Anfangs sind es harmlose Provokationen. Etwa als Chinesen am Heilongjiang dem Grenzfluss die Hosen herunterlassen und den sowjetischen Soldaten auf der anderen Seite ihre nackten Hintern zeigen. Bald jedoch fallen die ersten Schüsse. Ende der 60er Jahre, knapp zwei Jahrzehnte nach dem angeblichen Wühlmausangriff von Gan'an, ist Chinas nordöstlichste Provinz erneut von Massenvernichtungswaffen bedroht. Und diesmal handelt es sich nicht um ein Propagandamärchen. Kurz vor Li Fangweis Geburt spitzt sich ein heute fast vergessener Konflikt bedrohlich zu. Der Grenzstreit zwischen China und der Sowjetunion. Im März 1969 kommt es zu einem Schusswechsel, der als Zwischenfall am Ussuri in die Geschichte eingeht. An einem Nebenfluss des Amur, wie der Heilongjiang von den Russen genannt wird, liefern sich Soldaten der sowjetischen Grenztruppen und der chinesischen Volksbefreiungsarmee ein blutiges Scharmützel. Knapp zwei Wochen später bekämpfen sich Sowjets und Chinesen bereits mit Artillerie, Panzern und Hubschraubern. Moskau und Peking behaupten jeweils, man habe nur ein eigenes Territorium verteidigt und die andere Seite habe zuerst geschossen. In den folgenden Tagen und Wochen wird das Propagandagetöse immer lauter. Moskaus Nachrichtenagentur TASS meldet entsetzliche Gräuel vom Ussuri. Die Chinesen hätten verwundete sowjetische Soldaten mit Bajonetten und Messern traktiert, ihnen die Arme ausgekugelt, Ohren abgeschnitten und Augen ausgestochen. Die chinesischen Soldaten wiederum seien unter sowjetischem Feuer wie Fackeln explodiert. Pekings amtliche Nachrichtenagentur Xinhua droht: Wenn ihr es wagt, weiter einzudringen, werden wir euch entschlossen ganz und total auslöschen. Bei staatlich organisierten Großdemonstrationen skandieren angeblich 400 Millionen erboste Chinesen: Nieder mit den neuen Zaren. Wenn man heute fragt, wann die Welt vor dem Ukraine-Krieg oder dem Kräftemessen um Taiwan einem Atomschlag bislang am nächsten war, dann denkt man in Europa oder in den USA meist an die Kuba-Krise 1962. Doch während sich der Ostblock und der Westen waffenstarrend gegenüberstehen, gibt es Ende der 60er Jahre eine brennende, übermächtige Frage, die zu der Zeit das ganze asiatische Herzland beherrscht, wie es der amerikanische Journalist Harrison E. Salisbury formuliert. Gibt es Krieg? Und zwar einen Krieg, verheerender als ein Hurrikan, Krieg, der ganz Asien in ein Flammenmeer verwandeln würde, Krieg, dessen atomverseuchte Winde die Wüste Gobi und die mandschurische Ebene genauso wie die sibirische Taiga vergiften würden. Die Rede ist von einem Atomkrieg zwischen der Sowjetunion und China, mit Li Fangweis Heimatprovinz Heilongjiang als Ausgangspunkt und Front. Im Norden und Osten der Provinz verläuft etwa die Hälfte der 7000 Kilometer langen Grenze zwischen den damals verfeindeten Ländern, die sich zuvor im Streit über den richtigen Weg zum Kommunismus entzweit haben. Es ist schwer zu rekonstruieren, unter welchen Bedingungen die Bevölkerung in Chinas Nordosten damals lebt, wie die Menschen denken und fühlen. Diplomaten dürfen Peking nicht verlassen, Besucher gibt es kaum und auch sie können nicht weit reisen. Ja, selbst ausländische Geheimdienste haben in jenen Jahren keinen tiefen Einblick in das Riesenreich. Aus den wenigen zugänglichen Quellen aber wird eines deutlich: In China und ganz besonders in den grenznahen Regionen herrscht damals eine gespenstische Vorkriegsstimmung. Hunderttausende Soldaten rücken auf beiden Seiten in die Grenzgebiete ein. Die Chinesen heben in den Großstädten Gräben und Unterstände aus. Auf dem Land treiben sie Stollen in die Berge. Zufluchtsorte für den Fall eines sowjetischen Angriffs. Die Führung in Peking schwört das Volk auf einen großen nuklearen Krieg ein, mit Atomschlägen auf Städte in Nordostchina und Sibirien. Die Angst vor einem sowjetischen Erstschlag ist zeitweise so groß, dass Staatsgründer Mao Zedong die Hauptstadt verlässt und sich fast 1000 Kilometer südlich in Wuhan versteckt, jener zentralchinesischen Millionenstadt am Yangtze, die gut 50 Jahre später traurige Berühmtheit erlangen wird, weil auf einem Fischmarkt im Zentrum der Metropole ein Virus grassiert, bald auch den gesamten Planeten heimsucht. Covid-19, auch bekannt als Corona. An der chinesischen Nordgrenze bereiten sich Ende der 60er Jahre Männer, Frauen, ja sogar Kinder darauf vor, nach einem sowjetischen Atomangriff einen Guerillakrieg gegen die Angreifer zu führen. Ganz im Sinne von Maos Forderung: Jeder ein Soldat. Dokumentiert hat die militärischen Vorbereitungen der Fotograf Li Chengzheng. Er arbeitet damals für die Tageszeitung Heilongjiang Shibao, das Parteiblatt der Provinz. Li Chengzhengs Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Mädchen, die mit Holzgewehren stramm stehen und ein Mörsergeschütz mit einer Granate laden. Fabrikarbeiter sind zu sehen, die mit nacktem Oberkörper durch einen Fluss warten, im Anschlag Sturmgewehre des Typ 56. Die chinesische Kopie einer Kalaschnikow. 3 Jahre nach dem Zwischenfall am Ussuri am 18. September 1972 wird Li Fangwei in jener Gegend geboren, in der das Kriegsfieber damals offenbar alles und jeden erfasst. Eine genauere Eingrenzung seines Geburtsorts ist schwierig, doch es gibt Spuren, die zu einem riesigen landwirtschaftlichen Betrieb namens Chahayang führen, der im Kreis Gan'an liegt. In den Jahren vor Li Fangweis Geburt ist Chahayang Teil eines gewaltigen sozialen Experiments. 1966 tritt Mao die Kulturrevolution los. Unter dem Vorwand, die Nation von kapitalistischen und bürgerlichen Elementen zu säubern, macht er China zu einem Land, in dem die Menschen zu Denunzianten oder gar Mördern werden. Kinder schwärzen ihre Eltern als Konterrevolutionäre an, Ehemänner schicken ihre Frauen in die Verbannung und Studenten ertränken ihre Professoren. Tausende müssen sich in Umerziehungslagern einer Gedankenreform unterziehen, wie es Mao zynisch ausdrückt. Schon der Besitz einer Armbanduhr kann ausreichen, um als vermeintlicher Kapitalist um sein Leben fürchten zu müssen. Nach Schätzungen von Historikern fallen dem Furor der als Rote Garden bekannt gewordenen Mao-Anhänger bis 1976 mehrere Millionen Menschen zum Opfer. Mit Sonderzügen verlassen damals überall in der Volksrepublik Jugendliche Chinas Städte. Hunderttausende von ihnen machen sich auf den Weg in die große Wildnis des Nordens, wie die Gegend an Chinas Grenze zur Sowjetunion genannt wird. Die Jüngsten sind gerade einmal 15 Jahre alt, die Älteren um die 20. Sie treten in das Produktions- und Aufbaukorps Heilongjiangs ein, eine paramilitärische Truppe, die einem Generalmajor der Volksbefreiungsarmee unterstellt ist. Noch heute verwaltet das Korps den landwirtschaftlichen Riesenbetrieb Chaoyang. Im Falle eines Krieges sollen die Jugendlichen damals die Nordgrenze verteidigen. Statt die Schule zu beenden oder zu studieren, bestellen die Chormitglieder unter oft widrigsten Bedingungen die Äcker, teils mit bloßen Händen und Zugtieren. Li Fangweis Mutter stammt aus dem Kreis Gan'an. Die Herkunft seines Vaters ist nicht bekannt. Es ist gut möglich, dass er damals zu jenen Jugendlichen gehört, die während der Kulturrevolution in die Wildnis geschickt werden. Ist er vielleicht Teil des Chors und lernt er beim Dienst in Gan'an seine Frau kennen? Es lässt sich heute zwar rekonstruieren, dass in Chaoyang das 55. Regiment der 5. Division des Chors im Einsatz war, Namenslisten kann man aber nicht einsehen. Die Zeit der Roten Garden ist bis heute ein Tabuthema in China. Heilongjiang nimmt in Maos großer proletarischer Kulturrevolution eine Vorreiterrolle ein. Die Volkszeitung, das offizielle Sprachrohr der Partei, rühmt die Provinz als ersten Strahl des neuen Morgenlichts im Nordosten Chinas, weil dort die revolutionäre Raserei früher als in anderen Teilen des Landes losbricht. Li Qingsheng, der Fotograf der Heilongjiang Chibao, hält als roter Nachrichtensoldat, wie auf seiner Armbinde steht, alles mit seiner Kamera fest. Darunter auch etliche Motive, die ihn in Lebensgefahr bringen können. Er sägt deshalb ein Loch in den Fußboden seiner Wohnung und legt dort sein geheimes Archiv an, mit zehntausenden Bildern. Zwei Jahrzehnte später beginnt er damit, die Fotos aus dem Land zu schmuggeln. In kleinen Päckchen schickt er über mehrere Jahre insgesamt 30.000 Fotos an eine Bildagentur in New York, die 2003 einen Fotoband veröffentlicht. Die Bilder zählen zu den eindrücklichsten Dokumenten der Kulturrevolution. Gleichzeitig vermitteln sie einen Eindruck von den Lebensumständen in Heilongjiang zu der Zeit, als Li Fangwei zur Welt kommt. Die Fotos zeigen Terror und Angst. Geknebelte Münder, zerschlagene Gesichter, Hinrichtungen. Bei Volkstribunalen wird ehemaligen Grundbesitzern und vermeintlichen Konterrevolutionären der Prozess gemacht. Stundenlang müssen die Beschuldigten mit gesenktem Kopf verharren. Sie bekommen Tafeln um den Hals gehängt, auf die ihre angeblichen Vergehen geschrieben sind, und Schandhüte aufgesetzt. Lange Mützen aus Papier, die ihre Träger für jeden sichtbar als Aussätzige markieren. Manche Delinquenten starren ausdruckslos vor sich hin, andere haben angstgeweitete Augen und schmerzverzerrte Gesichter. Gleichzeitig ist das einfache Volk dem Hungertod nahe. Die Industrie liegt am Boden, für Bildung oder Gesundheit fehlt das Geld, in manchen Gegenden haben Frauen nicht einmal genug Kleidung, um ihre Scham zu bedecken. Sie laufen splitterfasernackt durch die Straßen. Dafür liegt das Land bei den Rüstungsausgaben 1973 weltweit auf Platz 3 und ist dennoch militärisch ein Scheinriese. Zwar hat Mao China zur Atommacht hochrüsten lassen, doch fehlt es an Raketen, um die Sprengköpfe abzufeuern. Die Volksbefreiungsarmee hat Flugzeuge, die nicht fliegen, und Schiffe, die sich kaum über Wasser halten können. In der kommunistischen Partei gibt es damals zaghafte Stimmen, die eine wirtschaftliche Öffnung fordern. Mao aber kanzelt sie ab. Das Unkraut des Sozialismus ist besser als die Früchte des Kapitalismus, pflegt er zu sagen. Nach Maos 80. Geburtstag, Ende 1973, verschlechtert sich seine Gesundheit drastisch. Er erblindet beinahe, sabbert, seine Haut sieht wächsern aus. Staatsgäste empfängt er schon mal schnarchend. Seine Leibärzte diagnostizieren eine seltene und unheilbare Nervenkrankheit, die zu einer schleichenden Lähmung führt. Erst sind die Arme und Beine betroffen, später auch sein Hals und die Zunge. Er kann nicht mehr rauchen, das Gehen fällt ihm immer schwerer und an Schwimmen, seine große Leidenschaft, ist nicht mehr zu denken. Am Ende muss er regelrecht gefüttert werden. Am 9. September 1976 um 0.10 Uhr stirbt der verehrte und geliebte große Führer in Peking. Mit Maos Tod endet der Terror der Kulturrevolution. Wenige Tage vor Li Fengweis 4. Geburtstag erlebt das Land eine tiefe Zäsur. China beginnt sich zu öffnen. Das Wirtschaftssystem wandelt sich von Grund auf und bietet den Chinesen enorme Chancen. Chancen, die Li Fengwei nutzen wird. Kapitel 5: Raketenwissenschaft an der Themse. In London, in einem kleinen Park, etwa 10 Laufminuten vom Südufer der Themse, steht ein imposanter Bau mit einer grünen Kuppel, dessen Eingangstor direkt in die Abgründe der Menschheit führt. Früher beherbergte das Gebäude eine psychiatrische Klinik, die landesweit bekannt war für menschenunwürdige Zustände. Heute schauen die Besucher in 2 Kanonenläufe. Sie stammen von einem der Kriegsschiffe, denen Großbritannien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts seine Seeüberlegenheit verdankte. Inzwischen ist in dem Gebäude an der Lambeth Road im Stadtbezirk Southwark eines der bedeutendsten Militärmuseen der Welt untergebracht. Im Imperial War Museum sind Exponate aus den Kriegen zu sehen, in die das Vereinigte Königreich im 20. Jahrhundert verwickelt war. Im Atrium des Museums stehen die spektakulärsten Exponate: Panzer, Haubitzen, ein Spitfire-Flugzeug und ein Harrier-Kampfjet. Das mit Abstand größte Objekt im Raum aber ist eine Rakete, eine deutsche V-2 aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Monstrum ist olivgrün, 14 Meter hoch und seine Spitze ragt hinauf bis in das 3. Stockwerk des Museums. Allein die Leitwerke sind mehr als 2-mal so groß wie ein Mensch. Die V-2 ist die Vorläuferin all jener Raketen, die heute die Menschheit bedrohen. Sie ist die Mutter aller Raketen. So wie sie da steht, im Atrium des Imperial War Museum, wirkt sie wie eine Trophäe und eine Mahnung zugleich. 1939 beginnen die Ingenieure der Nationalsozialisten mit der Entwicklung. Die Propagandisten des Regimes geben dem Geschoss damals den Namen Vergeltungswaffe 2. Die V2, so die Kurzform, wird zum schrecklichen Beleg für deutsche Ingenieurskunst. Am 8. September 1944 schlägt die erste V2 in London ein. Etwa 3000 weitere feuert das deutsche Militär bis Kriegsende auf Ziele in Großbritannien, Belgien und Frankreich ab. Die Raketen transportieren 750 Kilogramm Sprengladung über hunderte von Kilometern und können ganze Häuserzeilen zerstören. Insgesamt sterben bei den Angriffen nach Schätzungen 8000 bis 12000 Menschen, hauptsächlich in London und Antwerpen. Von der zerstörerischen Kraft dieser Raketen bleibt im Zweiten Weltkrieg auch das Museum nicht verschont. Ganz in der Nähe, nur 150 Meter entfernt, schlägt am 4. Januar 1945 um 20.29 Uhr eine V2 ein. 43 Menschen kommen bei dem Angriff ums Leben. Die Rakete zerstört ein Wohngebäude und beschädigt mehrere umliegende Häuser, darunter das Museum. Es gab keine Warnung, keine Luftschutzsirenen, keine Geräusche eines heranfliegenden Flugzeugs, nur die Explosion, heißt es auf der Website des Museums. Den Krieg verlieren die Nationalsozialisten trotz V2. Doch Hitler-Deutschland zeigt der Menschheit erstmals, welchen Schrecken Geschosse verbreiten können, die in der Fachwelt ballistische Raketen genannt werden. Anders als die sogenannte Cruise Missiles werden sie nur in der Startphase angetrieben. Ihre Flugbahnen sehen deswegen aus wie Parabeln. Erst steigen sie fast senkrecht nach oben bis zum Rand der Erdatmosphäre. Auf dem Scheitelpunkt, der bei der V2 in etwa 90 Kilometern Höhe liegt, neigt sich die Spitze in Richtung Erde. Dann rast die Rakete ihrem Ziel entgegen. Die V2 benötigt nur wenige Minuten für die Strecke vom europäischen Festland bis London. Die Raketen stürzen viermal schneller als der Schall auf die britische Hauptstadt herab. Ein Terrorinstrument, wenig treffgenau, aber in einem Ballungsraum wie London dennoch tödlich für Tausende. Die Angriffe kommen aus dem Nichts und zermürben die Bevölkerung. Noch heute steht die Abkürzung V2 für viele Briten stellvertretend für den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Allein auf London gehen insgesamt mehr als 500 dieser Raketen nieder. Wo genau sie eingeschlagen sind, kann man heute im Internet nachschauen. Der Einschlagsort wird mit einem roten Symbol auf einer Google-Karte angezeigt, genau wie die Umstände und der Schaden, den sie angerichtet haben. Wenn man aus der interaktiven Karte herauszoomt, ist die gesamte Londoner Umgebung rot eingefärbt. Es wimmelt nur so von Einschlägen. Einen Monat vor der Explosion am Imperial War Museum stürzt nur 1,5 Kilometer entfernt eine V2 in die Themse. Sie verfehlt das King's College, das zu beiden Seiten des Flusses angesiedelt ist, nur knapp. Diesem Zufall ist es zu verdanken, dass dort noch immer ein klassizistischer Palast steht, in dem heute eine der wichtigsten internationalen Forschungsgruppen zum Thema Schmuggel von Atombomben und Raketenbauteilen arbeiten kann. Das Project Alpha. Das Forschungszentrum wird 2011 von der britischen Regierung gegründet, um, wie es etwas sperrig heißt, mit einem akademisch strengen, aber politikorientierten Ansatz dieses Problems Herr zu werden. Vereinfacht gesagt sollen Ex-Militärs, ehemalige Beamte und ein halbes Dutzend junger Analysten erforschen, wie der Iran, Nordkorea, Syrien und andere Staaten mit zweifelhaftem Ruf versuchen, an Massenvernichtungswaffen zu kommen und wie man sie am besten stoppen könnte. Die Forscher machen das, was auch Geheimdienste tun, nur eben mit wissenschaftlichen Methoden, ohne Spione und Überwachungstechnologie. Soweit man weiß, werden ihre Berichte vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6, der nur ein paar Minuten die Themse aufwärts sitzt, ebenso gelesen wie von Analysten des Bundesnachrichtendienstes, der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA und des UN-Sicherheitsrats. Fallout Shelter, Atomschutzraum, ist auf die Tür des unscheinbaren Project Alpha-Büros geschrieben. Auf einem Schreibtisch an der Wand stehen einige Computer mit großen Bildschirmen, mitten im Raum ein Konferenztisch, auf einem Whiteboard hat jemand die Namen einiger iranischer Firmen gekritzelt. Hier empfängt uns Ian Stewart, ein untersetzter Enddreißiger mit 3-Tage-Bart. Er ist Ingenieur für Kerntechnologie und hat in War Studies, also Kriegswissenschaft, promoviert. Bevor er Direktor des Project Alpha wurde, hat er für das britische Verteidigungsministerium gearbeitet. Stewart begrüßt uns herzlich und bittet an den langen Konferenztisch. Dann lasst uns mal über das chinesische Phantom sprechen. Es warten bereits ein französischer Finanzexperte, ein deutscher Politologe, ein britischer China-Spezialist und ein türkischstämmiger Waffenfachmann, der früher für das NATO Intelligence Fusion Center gearbeitet hat. Ein Büro, in dem das Militärbündnis Geheimdienstinformationen aus seinen Mitgliedstaaten analysiert. Für uns sind diese Experten eine einzigartige Ressource. Was Geheimdienste über Kali wissen, werden sie uns nicht ohne weiteres verraten. Das liegt in der Natur der Sache. Die Fachleute vom Project Alpha hingegen veröffentlichen ihre Funde. Weltweit, so schätzen Experten, gibt es mehrere Dutzend Männer. Frauen sind in diesem Geschäft selten anzutreffen, die gegen Geld so ziemlich alles besorgen. Oder es zumindest versuchen. Leichtes Aluminium zum Beispiel, aus dem Raketen mit hoher Reichweite gebaut werden können. Graphit oder elektronische Bauteile, die zur Herstellung einer Atombombe und Raketensteuerung nötig sind. Wir wissen inzwischen auch aus unserem Gespräch in Wien, dass man sich solche Händler des Todes nicht unbedingt vorstellen muss wie den russischen Waffenhändler Viktor But, der auch als Vorlage für den gleichnamigen Action-Thriller mit Nicolas Cage gilt. Booth kaufte nach dem Zerfall der Sowjetunion riesige Mengen an Waffen aus den Beständen des Warschauer Pakts und lieferte Maschinengewehre, Mörser und Minen in die Demokratische Republik Kongo, nach Liberia, Sierra Leone, Angola, Ruanda und in den Sudan. Überall dort, wo damals auf dem afrikanischen Kontinent Krieg herrschte, landeten seine bis zu 60 Flugzeuge mit ihrer tödlichen Fracht, selbst auf kaum geteerten Buschpisten. Tausende Afrikaner sind durch seine Waffen gestorben. Die Händler des Todes, denen das Project Alpha Team auf den Fersen ist, sind die Unauffälligen, die kaum jemand kennt, aber die dafür umso gefährlicher sind. Ian Stewart zeigt uns das Foto eines jungen, schüchtern dreinblickenden Mannes. Ein faszinierender Kerl. Es ist der Österreicher, von dem uns bereits unsere Gesprächspartner in Wien erzählt hat. Daniel F. ist noch keine 20 Jahre alt, als er 2002 eine Import-Export-Firma gründet. In einem Werbeprospekt aus der Anfangszeit heißt es, sein Unternehmen könne Kunden aus der Industrie alle Arten von Ersatzteilen und Komponenten besorgen. Sein Werbespruch lautet schlicht: eine Lösung für alles, mit drei Ausrufezeichen. Seine Dienste bietet der Österreicher damals von einem Haus in Graz aus an, in dem auch ein Nachtclub mit samstäglichem Drag-Act beheimatet ist. Die Forscher erzählen uns, wie sie Daniel F.'s Firmennetzwerk durchleuchtet und seinen Weg zum international gejagten Waffenhändler rekonstruiert haben. Der Jungunternehmer gerät schon nach kurzer Zeit in das Visier der Geheimdienste, wie Ian Stewart und seine Kollegen in den geheimen Depeschen des US-Außenministeriums nachvollziehen, die WikiLeaks 2010 veröffentlicht hat. Die Amerikaner glauben, dass der Österreicher gemeinsam mit seinem Vater den Iran mit Teilen für das Raketenprogramm beliefert. Am Wiener Flughafen beschlagnahmen österreichische Beamte ein Messgerät, das an ein Tarnunternehmen des iranischen Raketenprogramms gehen soll. Wenig später wird eine Lieferung von Graphitzylindern gestoppt. 2006 erlassen Österreichs Behörden schließlich Haftbefehle gegen Daniel F. und seinen Vater. Der Senior muss in Untersuchungshaft. Der Junior setzt sich nach Dubai ab. Obwohl ihm klar sein muss, dass ihm die CIA auf den Fersen ist, macht er weiter. Als das US-Finanzministerium 2012 Sanktionen gegen seine Firma in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt, zieht sich die Schlinge zu. Daniel F. flieht auf die Philippinen. Doch Ende 2012 liefern ihn die dortigen Behörden nach Österreich aus. 2014 gesteht F. vor dem Straflandesgericht in Graz, dass er Exportgesetze verletzt habe. Er kam mit einer Geldstrafe davon. Soweit man weiß, ist er heute nicht mehr im Geschäft. Fragen zu seiner Vergangenheit möchte Daniel F. heute nicht mehr beantworten. Er schreibt auf unsere E-Mail hin aber sehr freundlich zurück und wünscht viel Erfolg mit ihrem Buch. Wegen Daniel F. sind wir nicht in London. Wir wollen über Carl Lee sprechen. Und tatsächlich sprudelt es aus Ian Stewart und seinen Kollegen nur so heraus, als der Name des Chinesen fällt. Sie nennen ihn eine Schlüsselfigur des iranischen Raketenprogramms und erzählen von Briefkastenfirmen, mit deren Hilfe Li Fengwei seine Geldströme verschleiert. Er mag es noch nicht ins öffentliche Bewusstsein geschafft haben, es gibt auch keinen Hollywood-Film über ihn, aber das macht ihn nicht minder gefährlich, sagt Stewart. Kali verkaufe keine Maschinengewehre, Panzerfäuste oder Handgranaten. Seine Produkte sehen nicht einmal nach Waffen aus und mögen deswegen weniger sexy wirken, wie Stewart es ausdrückt. Deshalb habe es Kali leichter als konventionelle Waffenhändler, denn oft sind für den Transport seiner Güter nicht einmal Lastwagen oder gar Frachtflugzeuge nötig. Ein Gyroskop etwa, das dafür sorgt, dass eine Rakete statt auf 100, auf 10 oder gar einen Meter genau trifft, ist manchmal nur so groß wie ein Handy. Versteckt in einer Aktentasche fällt es nicht auf. Bisweilen werden Raketenmotoren sogar als Blumenvasen deklariert. Nach Erkenntnissen von US-Behörden schmuggeln 2008 iranische Diplomaten Gyroskope und Beschleunigungsmesser aus dem Angebot von Carl Lee im Handgepäck von China nach Teheran. Am Ende der Kette aber bauen Carl Lees Kunden aus seinen Teilen Raketen, die nicht nur Tod und Zerstörung bringen können, sondern ganze Regionen wie den Nahen Osten destabilisieren und sogar einen Weltkrieg auslösen könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten. 2014 hat Stewart zusammen mit seinem Kollegen Daniel Salisbury einen 26-seitigen Bericht über Carl Lee geschrieben. Die Gefahr, die von dem Chinesen ausgehe, sei so hoch, dass die Lösung seines Falles international als eines der vordringlichsten Ziele angegangen werden müsse. Die beiden Forscher haben für ihre Studie Quellen genutzt, die im Grunde für jeden Internetnutzer zugänglich sind, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie einfach zu finden und auszuwerten sind. Sie haben chinesische Firmenregister geflöht, Informationen aus China mit amerikanischen Sanktionslisten verglichen und sind am Ende zum Schluss gekommen, dass Carl Lee über ein Netz aus mindestens 12 Firmen verfügt, die ihren Sitz in der chinesischen Hafenstadt Dalian und Umgebung haben oder hatten, ganz in der Nähe der Grenze zu Nordkorea. Sobald eines der Unternehmen von den US-Behörden sanktioniert wird, gründet Carl Lee ein neues oder benennt es schlicht um. Li Fengwei, so schreiben Stewart und sein Co-Autor, habe offenbar von einer Firma aus der westchinesischen Metropole Chongqing Gyroskope und Beschleunigungsmessgeräte geordert. Eines seiner Unternehmen sei auch Kunde einer Firma aus Shanghai gewesen, die eine besonders widerstandsfähige und präzise Art von Gyroskopen herstellt, sogenannte Faserkreisel. Auch in Europa soll sich Carl Lee nach speziellen Maschinen umgesehen haben. Doch Li Fengwei ist nicht bloß Händler geblieben, wie der Österreicher Daniel F., hat sich offenbar vor Jahren entschieden, selbst zum Produzenten zu werden. Die Wissenschaftler aus London sind im chinesischsprachigen Internet auf Jobanzeigen gestoßen. Carlis Firmen suchen darin nach Experten für die Herstellung von Faserkreiseln. Carl Lee sei daher eine ernste Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit, schreiben Ian Stewart und Daniel Salisbury in ihrem Aufsatz. Und das ist noch nicht alles. Als für die Forscher von Project Alpha klar ist, hinter welchen Unternehmen Carl Lee steckt, stellen sie fest, dass eine dieser Firmen eine Internetseite hat. Und zwar die Sinotech Dalian Carbon and Graphite Manufacturing Corporation. Auf der Website sind Produkte aufgelistet, Zündelelektroden etwa, wie sie Li Fengwei den Ermittlungen der US-Behörden zufolge tonnenweise in den Iran geschmuggelt hat. Auf Satellitenbildern gelingt es den Forschern aus London, das etwa ein Dutzend Fußballfelder große Fabrikgelände rund 140 Kilometer nördlich von Dalian ausfindig zu machen. Ein Waffenhändler, der ausgerechnet dieses Material im großen Stil produziert, das ist auch für die Project Alpha-Experten etwas ganz Neues. Bislang sind sie Männern auf der Spur, die Spezialteile an- und dann weiterverkaufen. Dass ein Waffenhändler selbst zum Produzenten wird, das ist neu. Zumal klar ist, dass das Graphit für den Export bestimmt ist. Die Firma hat nämlich einen internationalen Vertrieb, wie es auf der Internetseite heißt. Die Fachleute des Project Alpha gehen so weit, dass sie Carl Lee in einem Atemzug mit dem berüchtigten pakistanischen Ingenieur Abdul Qadir Khan erwähnen, auf den uns bereits unser Gesprächspartner in Wien hingewiesen hat und der gleich mehreren Staaten zur Atombombe verholfen haben soll. Seit Aku Khan hat kein Hersteller von proliferationsrelevanten Technologien so dreist und wiederholt seine Waren für den Einsatz in verbotenen Programmen trotz der ständigen Aufmerksamkeit der nationalen und internationalen Behörden verkauft, sagen die Londoner Experten. Gleichzeitig, und da sind sie ganz offen, bleiben viele Fragen. Wer steckt hinter dem Namen Carl Lee? Woher kommt der Geschäftsmann? Wie konnte er seine Aktivitäten so lange fortführen, während er gleichzeitig so viele Spuren in öffentlich zugänglichen Quellen hinterließ? Und die momentan vielleicht noch bedeutendere Frage: Wie weit reicht sein Netzwerk? Gibt es weitere Firmen, an denen er beteiligt ist? Und welche Technologien produzieren sie? Auch an diesem Tag, an dem wir mit Ian Stewart und seinen Kollegen am Konferenztisch hinter den altehrwürdigen Mauern des King's College zusammensitzen, haben die Experten kaum weitere Antworten. Nur so viel: Carl Lee befinde sich wohl noch immer in China. Die chinesischen Behörden hätten ihn längst aufhalten können, erklärt Stewart. Das müssten sie aber erst einmal wollen. Und den Eindruck habe er definitiv nicht. Die Firma Sinotec Carbon sei mittlerweile so bekannt, dass Carl Lee ihr für den internationalen Auftritt einen unverdächtigen neuen Namen gegeben habe: TST Carbon. Im Chinesischen ist der Name hingegen unverändert geblieben. Und dann sei da noch die Sache mit seiner Familie. Es sei auffällig, wie viele Angehörige in seinem Firmennetzwerk auftauchen. Etwa sein Vater, ein Mann namens Li Guichang, seine Mutter Song Bingqing und sein 3 Jahre jüngerer Bruder Li Fangdong. Es ist ein gängiger Trick, der auch unter Geldwäschern, Oligarchen und Autokraten bekannt ist, die ihr Vermögen verstecken wollen. Statt des Diktators selbst unterhält seine Frau ein Schweizer Konto. Statt des Ministerpräsidenten, der Geld offenlegen müsste, eröffnet sein Bruder eine Briefkastenfirma in der Karibik. Wir kennen das aus den Panama Papers. So hat es etwa der frühere pakistanische Premier Nawaz Sharif gemacht. 2015 spielte uns ein anonymer Whistleblower vertrauliche Unterlagen des panamaischen Finanzdienstleisters Mossack Fonseca zu. Sie zeigen, wie Drogenkartelle, Menschenhändler, Spitzensportler und Autokraten ihr Geld versteckt haben. Insgesamt finden sich in den Unterlagen Spuren zu Dutzenden Staats- und Regierungschefs bzw. ihren Angehörigen. Auf die Panama Papers spricht uns Ian Stewart zum Abschluss unseres Treffens an. Darin, so erzählt er, gäbe es schließlich auch Spuren von Carl Lee und seinen Strohmännern. Diese Information ist nicht neu für uns. Auch Aaron Arnold, der Ex-FBI-Analyst, hat das erwähnt. Wir sind schon dabei, hunderte Seiten dazu auszuwerten. Und einige Spuren sind tatsächlich sehr vielversprechend. Kapitel 6: Die Spur nach Europa. Es ist schon weit nach Mitternacht, als wir von unseren Barhockern aufstehen. Wir quetschen uns durch die beiden Türen, lassen die stickige Luft und den Lärm hinter uns und treten hinaus in die Stille der Winternacht. Es war ein langer Abend in unserer Lieblingsbar. Ein Ort wie eine Filmkulisse, der für einige Stunden vergessen lässt, dass man in München ist. Von den Wänden blicken dort Muddy Waters, Robert Johnson und andere Gitarrenlegenden. Aus den Lautsprechern scheppert ihr Bottleneck-Sound. Unzählige Bourbons und Rye-Whiskys sind hinter der Bar aufgereiht und chinesische Lampions tauchen alles in ein rotes, schummriges Licht. Das Beste aber ist das Gefühl, das einen an diesem Ort beschleicht, dass die Welt groß ist und voller Abenteuer. Den Großteil des Abends haben wir über das Thema gesprochen, das uns nicht loslässt. Den Raketenmann, wie wir ihn mittlerweile nennen. Auf dem Rückweg nach Hause kurz nochmal googeln. Fast automatisch, im Gehen, mit einem Auge auf dem Smartphone und dem anderen auf Straßenlaternen und parkenden Autos. Es ist eine schlechte, manchmal nicht ganz ungefährliche Angewohnheit, die sich einschleicht, wenn ein neues Thema nach und nach in die Gedankenwelt einsickert. Die Suche nach den immer selben Begriffen, zu unmöglichen Zeiten an völlig unpassenden Orten, als routinemäßige Überprüfung, ob sich etwas getan hat, ob irgendein Medium aktuell etwas veröffentlicht hat, ob eine neue Studie herausgekommen ist oder ein unbekanntes Informationsschnipsel in einem sozialen Netzwerk aufgetaucht ist. Im Eingabefeld also Carl Lee oder Li Fengwei, die beiden gängigsten Namen des Raketenmannes. Die Trefferliste kennen wir längst auswendig und scrollen sie trotzdem zum x-ten Mal durch. Das ist die Gewohnheit. Doch plötzlich ist da ein neuer Eintrag. Und was für einer. Die Adresse der Seite liest sich wie die Überschrift zu unserer Recherche. whoisleefangwei.com. Wer ist Li Fengwei? Ein Klick und schon springt uns diese englische Frage, in Großbuchstaben geschrieben, oben auf der Seite regelrecht an. Darunter der Chinese hinter dem Raketenprogramm des Iran. Und das Foto einer Frau, die mit gesenktem Kopf in den Trümmern eines völlig zerstörten Gebäudes steht. Die Szenerie lässt uns sofort an den Nahen Osten denken. Auf der Startseite prangt ein Screenshot des FBI Most Wanted Posters mit einem Text darunter, einer Einführung. Irgendwann zwischen Mitte und Ende der 90er Jahre begann ein Geschäftsmann von Nordchina aus damit, große Mengen von sehr speziellen Komponenten und anderen Materialien in den Iran zu exportieren, steht dort. Als Experten entdeckten, dass er die Exportsanktionen der Vereinten Nationen verletzte, um den Iran mit Raketentechnologie zu versorgen, begann er damit, auf aggressive Weise die Behörden zu umgehen. Die Einführung liest sich, als hätte jemand unseren Recherchestand in ein paar Sätzen grob zusammengefasst. Als Journalist macht einen so etwas nervös. Wir finden diese Recherche spannend und sehr speziell. Unsere Vermutung und unsere Hoffnung ist, dass wir die Einzigen sind, die diese Spuren verfolgen. Wenn jetzt im Netz solche Seiten auftauchen, heißt das, dass noch andere dazu recherchieren? Wer könnte das sein? Und wie weit mögen sie sein? Während wir auf dem Gehsteig abgestellten Fahrrädern und Blumenkübeln ausweichen, lesen wir weiter. Er hat seinen Namen mehr als ein Dutzend Mal gewechselt und etliche Tarnfirmen aufgesetzt, um Geld zu waschen und illegalen Handel zu treiben. Trotz eines FBI-Haftbefehls aus dem Jahr 2014 mit 5 Millionen Dollar Kopfgeld, etlichen Anklagepunkten und Sanktionen gegen seine Tarnfirmen und ihn persönlich wird er weiterhin von Regierungsbehörden geschützt und macht weiter profitable Geschäfte, heißt es auf der Seite. Der Iran nutze Li Fangweis Technologie für die Entwicklung seines Raketenprogramms, das Chaos und Tod in der Region verbreite. Das klingt wie eine Analyse, die der Ex-FBI-Mitarbeiter Aaron Arnold aus Harvard geschrieben haben könnte. Oder ein anderer Experte, zum Beispiel der Mann, den wir in Wien getroffen haben. Weiter. Wer ist Li Fangwei? Wer arbeitet mit ihm zusammen? Und wer schützt ihn? Heißt es am Ende des einleitenden Textes. Genau das fragen wir uns auch. Und gerade im Moment außerdem, wer steckt hinter dieser Seite? Wer auch immer sie ins Netz gestellt hat, verhehlt nicht sein Ziel. Unsere Mission ist, steht dort dezidiert, Wissen über Li Fangweis Bedeutung für die Unsicherheit im Nahen Osten zu verbreiten. Wir bleiben stehen, ungläubig, klicken uns durch die verschiedenen Unterseiten und auf einer davon offenbaren sich die Autoren als eine Gruppe von Studenten. Die Welt ist ein großer und schöner Ort und die ganze Menschheit hat das Recht, in Frieden zu leben, schreiben sie. Sie seien Kommilitonen aus aller Welt, die im ersten Studienjahr Freunde wurden und den Blick auf die Welt teilen. Den Anstoß für das Kali-Projekt habe ein Dozent gegeben. Der habe jeden von ihnen ermutigt, ein Beispiel für die Ungerechtigkeit der Welt zu suchen und sich dann darum zu kümmern, diese zu bekämpfen. Auf Kali seien sie gekommen, weil sie in ihrem Kurs eine Untersuchung zu ihm und seiner Bedeutung für die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen gelesen hätten. Vermutlich meinen sie die Studie aus London, das Papier der Project Alpha-Experten vom King's College, die wir vor kurzem erst besucht haben. Wir scrollen weiter durch die Seiten, immer noch auf dem Gehsteig, nachts, draußen. Irgendwie klingt das alles sehr eigenartig, was die angeblichen Studenten da schreiben. Die Welt ist in einem ziemlich schlechten Zustand, und wenn sich nicht die ganz normalen Leute erheben, um die Dinge zu verbessern, dann wird alles noch schlechter. Sie schließen mit einem Aufruf. In diesem Augenblick sterben Menschen. Lasst uns das stoppen. Wir wollen die Studenten und ihren Dozenten kennenlernen. Doch wir finden weder Kontaktadresse, E-Mail oder Telefonnummer, noch einen Hinweis darauf, wie die Studenten heißen, was sie studieren und an welcher Universität sie eingeschrieben sind. Nicht einmal das Land, aus dem sie stammen, wird erwähnt. Das macht uns noch stutziger. Wer die Welt verändern will, sucht doch nach Gleichgesinnten. Und wer möglichst viele Menschen erreichen will, würde doch andere einladen, sich zu melden, damit man sich zusammentun kann. Wer also steckt hinter dieser Seite? Für solche Fälle gibt es einen Rechercheweg, den wir und andere Journalisten oft nutzen. Eine Datenbank namens Whois, über die man Eigentümer von Websites abfragen kann. Die Suche spuckt eine ganze Reihe von Daten aus. Die Domain whoisliefengwei.com wurde demnach im September 2018 registriert, also wenige Wochen bevor wir auf sie gestoßen sind. Es wird auch die Organisation genannt, die diese Seite registrieren ließ. Sie hat einen seltsamen Namen. Knock Knock Who's Not There LLC, also die Klopf-Klopf-Keiner-Da-Firma. Die Schöpfer der Carl-Lee-Seite haben einen speziellen Dienst verwendet, um anonym zu bleiben, einen professionellen Anbieter mit einer amerikanischen Telefonnummer und einer Adresse in Beaverton, einer Stadt im US-Bundesstaat Oregon. Den wahren Inhaber der Domain kennt also nur diese Firma, und die wird uns ihren Kunden nicht verraten. Genau das ist ja ihr Geschäftsmodell, die Geheimhaltung. Wer auch immer diese Seite aufgesetzt hat, sie oder er hat streng darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf die Urheber möglich sind. Vielleicht ist der Grund für die Anonymität ja ganz einfach. Welcher Student will sich schon offen mit einem international gesuchten Kriminellen anlegen? Aber würde man diese Anonymität nicht wenigstens thematisieren? Würde man nicht ein paar Sätze hinterlassen, dass leider keine direkte Kontaktaufnahme möglich ist, aus Sicherheitsgründen? Vielleicht sehen wir Gespenster, aber langsam vermuten wir, da sind Profis am Werk. Profis, die sich als Studentinnen und Studenten ausgeben. Der Zweck dieser Seite jedenfalls dürfte Carl Lee nicht gefallen. Ihre Schöpfer rufen alle dazu auf, die irgendetwas über den Chinesen, seine Verbindungen zum Iran und seine Raketen wissen, öffentliche Kommentare auf der Seite zu posten. Die Urheber schreiben, sie wollten die Welt ein bisschen weniger gruselig machen, indem sie Informationen über Carl Lee verbreiten. Dafür gibt es auf der Seite zwei Bereiche, einen auf Chinesisch und einen auf Arabisch. Für die Menschen, die am stärksten von Carl Lees Aktivitäten betroffen seien, heißt es. Die Studenten sprechen also auch Chinesisch und Arabisch? Und ganz am Rande, will der Iran nicht vor allem Israel mit seinen Raketen auslöschen? Insofern sind doch die Menschen dort auch stark betroffen von Carl Lee. Einen Bereich auf Hebräisch aber gibt es auf der Seite nicht. Je genauer wir uns diese Seite anschauen, desto mehr Merkwürdigkeiten fallen uns auf. Hello World heißt es im ersten Eintrag des arabischsprachigen Blogs. Am 24. September 2018 hat ihn ein anonymer Nutzer erstellt und mit einem recht unakademischen Zitat versehen. Solange Karma existiert, verändert sich die Welt. Es wird immer Karma geben, um das man sich kümmern muss. Als Quelle ist Nina Hagen angegeben, die Berliner Punk-Ikone, die in den vergangenen Jahren vor allem mit spiritueller Sinnsuche und UFO-Theorien Schlagzeilen machte. Der erste Nutzer des Blogs zitiert eine deutsche Sängerin. Was ist hier los? Es ist weit nach Mitternacht. Mittlerweile sind die Finger steif von der Kälte und der Akku des Handys ist fast leer. Wir sind elektrisiert. Die Seite bringt uns zwar keinen Deut näher an Carl Lee heran, aber die Tatsache, dass hier jemand sehr viel Aufwand betreibt, um den Chinesen öffentlich zu brandmarken, das kann uns durchaus Erkenntnisse verschaffen. Wenn wir erfahren würden, wer hinter whoisliefengwei.com steckt, wären wir jedenfalls einen kleinen Schritt weiter. Am nächsten Morgen fällt uns eine Sache auf, die wir am Abend zuvor übersehen haben. Don't forget to join our community, heißt es auf der Seite. Eine Einladung, sich den Machern anzuschließen. Und es sind dort tatsächlich ein Twitter-Account @whoisliefengwei, eine chinesische und eine arabische Facebook-Gruppe verlinkt. Die arabische hat 110 Mitglieder. Auf ihrer Startseite ist das Carl Lee Fahndungsfoto neben einer monströsen iranischen Rakete zu sehen. Und ein interessantes Detail. Der Administrator hat für die Gruppe nämlich einen Ort angegeben. Einen, der ganz in unserer Nähe liegt. Eine Universitätsstadt in Süddeutschland. Heidelberg. Kapitel 7. Werdet reich. Eigentlich wollte er eingeäschert werden. Doch nun liegt sein Leichnam in einem eigens für ihn gebauten Mausoleum auf dem Platz des himmlischen Friedens. Mao Zedong, Chinas großer Steuermann, hat seine letzte Ruhe in einem Sarkophag aus Glas gefunden, bedeckt mit einer chinesischen Flagge und vollgepumpt mit 22 Litern Formaldehyd. Das Politbüro und seine Witwe wollen es so. Der gottgleiche Führer von Volk und Partei soll aufgebahrt werden, wie der sowjetische Gründervater Lenin in Moskau. Am Tag der offiziellen Trauerfeier, dem 18. September 1976, versammeln sich angeblich 1 Million Menschen auf dem Tiananmen-Platz. Die Volksrepublik steht für 3 Schweigeminuten still. Hunderte Millionen Chinesen verharrten mit gesenkten Köpfen, während im ganzen Land um 15 Uhr die Sirenen von Zügen, Kriegsschiffen und Fabriken ertönen und eine Epoche endet. 1978 tagt dann in Peking das 3. Plenum des 11. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Was nach einem bürokratischen Pflichttermin für Apparatschiks klingt, wird zu einem der wichtigsten weltgeschichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Für die Washington Post ist diese Versammlung von chinesischen Funktionären mindestens genauso bedeutend wie der Fall der Berliner Mauer. Fotos gibt es kaum. Nur einige recht unspektakuläre Bilder mit älteren Herren, die dicht an dicht in einem kargen Saal des Pekinger Jiangxi-Hotels sitzen. Am 18. Dezember eröffnet der damals 74-jährige Deng Xiaoping die Tagung. Der 1,52 Meter große Bauernsohn und seine Mitstreiter haben sich in den vergangenen Monaten in einem erbitterten Machtkampf um Maos Nachfolge durchgesetzt. Wenige Tage vor Beginn des Plenums haben sie verkündet, künftig diplomatische Beziehungen mit den Vereinigten Staaten aufzunehmen. Nun befasst sich die Parteiführung 4 Tage lang mit der daniederliegenden Wirtschaft der Volksrepublik und den schlechten Lebensbedingungen im Land. Der alte Deng ist ein Veteran des Klassenkampfs. Geboren 1904 in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas, verlässt er die Heimat im Alter von 16 Jahren. In Frankreich lernt er als Hilfsarbeiter in einem Renault-Werk die Härten des Kapitalismus kennen und wird zum Kommunisten. Nach 5 Jahren zieht es ihn wieder nach China. Bei einem Zwischenstopp in Moskau besucht er einen Schnellkurs in militärischer Praxis und marxistischer Theorie, bevor er 1927 nach Hause zurückkehrt. Dort kämpft er an der Seite Maos gegen die Nationalisten. Schnell steigt er zum Kommandeur auf und wird nach dem Krieg in die Parteiführung berufen. Doch während der Kulturrevolution, die Mao 1966 anzettelt, fällt er in Ungnade. Er wird zur Hassfigur der Rotgardisten, die ihn verbannen und erniedrigen. Sie foltern seinen Sohn und zwingen diesen später aus einem 3-stöckigen Gebäude auf den Campus der Peking-Universität zu springen. Er ist seitdem querschnittgelähmt. Deng selbst wird in die zentralchinesische Provinz Jiangxi verbannt und muss dort Traktoren reparieren. Die Fabrik lag etwa 20 Minuten Fußweg von ihrem Haus entfernt, erinnert die amtliche Volkszeitung an seinem 80. Geburtstag an düstere Zeiten. Deng habe als Monteur an einer Drehbank gearbeitet. Er war in seiner Jugend in Frankreich Schlosser gewesen und nach so vielen Jahren konnte er immer noch so gewissenhaft und tüchtig arbeiten wie früher. Deng will sein Land aufrichten und aus der Armut führen. China soll die ideologischen Wirren der Mao-Jahre und der Kulturrevolution hinter sich lassen. Er hat verstanden, dass China internationale Beziehungen, Handel und Investitionen braucht. Im Dezember 1978, beim Plenum des Zentralkomitees im Pekinger Jiangxi-Hotel, ebnet Deng dafür den Weg und ruft seinen Landsleuten seither im kommunistischen China die unerhörte Parole zu: »Werdet reich!« Dongs Weg ist Pragmatismus pur. Er versuche, den Fluss zu überqueren, indem er vorsichtig nach Steinen im rauschenden Wasser taste. So beschreibt Deng seine Politik. Kein Big Bang, sondern Pilotprojekte. Zunächst in einer Stadt, dann in einer Region und schließlich im ganzen Land. Ein Beispiel dafür ist Shenzhen. 1978 nicht mehr als eine Ansammlung von Dörfern an der Grenze zu Hongkong. Reisfelder, saftige Wiesen. Genau 2 Ingenieure leben dort, ansonsten Bauern und Fischer. Es ist die erste Sonderwirtschaftszone Chinas. Heute hat die Stadt mehr als 15 Millionen Einwohner. Das Modell erweist sich als erfolgreich und wird 1984 auf 14 Küstenstädte übertragen. Eine davon heißt Dalian. Die Stadt liegt im Nordosten Chinas, in der Provinz Liaoning, nicht weit von der Grenze zu Nordkorea. Mitte des 19. Jahrhunderts unterhielten die Briten hier eine Marinebasis, Port Arthur. Später erobern die Japaner die Stadt, im Zweiten Weltkrieg dann die Russen. Erst 1950 geben sie Dalian an China zurück. Jahrzehnte später, als die Stadt Teil einer Sonderwirtschaftszone wird, entwickelt sie sich zu einem blühenden Handels- und Finanzzentrum und zur Operationsbasis für Li Fangwei und dessen weit verzweigtes Firmennetzwerk. Wann genau und wie ist die Familie Li aus dem gut 1000 Kilometer nördlich gelegenen Gan'an in die Millionenmetropole verschlägt, lässt sich nicht rekonstruieren. Wir finden aber das Facebook-Profil eines Carl Li aus Dalian, der angibt, am 18. September 1972 geboren worden zu sein. Demnach mag er die Band AC/DC und seine Timeline enthält Posts wie die Top 10 Filmszenen, in denen Städte zerstört werden. Laut dem Profil hat Li Fangwei in Dalian eine weiterführende Schule besucht. Ihr schlichter Name? Nummer 24. Eine Eliteschule. Untergebracht ist sie in einem roten Ziegelbau in Laufweite des Industriehafens von Dalian. Die heutige Leitung ist stolz auf die traditionsreiche Geschichte der Schule und ihre enge Verbindung mit der Kommunistischen Partei. Seit 1949 besuchen Kinder einflussreicher Kader und Märtyrer der Revolution die weiterführende Bildungseinrichtung Nummer 24, wie es auf der Website der Schule heißt. Li Fangwei würde durchaus zu dieser Klientel passen, wenn stimmt, was US-Ermittler über seinen Großvater in Erfahrung gebracht haben wollen. Dieser soll Oberst in der Volksbefreiungsarmee gewesen sein und im Koreakrieg gekämpft haben. Seinen Abschluss dürfte Li Fangwei etwa zu jener Zeit gemacht haben, als der Ostblock zusammenbricht und auch Chinas Kommunistische Partei unter enormen Druck gerät. Wochenlang demonstrieren im Frühling 1989 Studenten und Arbeiter in Peking für mehr Demokratie. Während in Deutschland im selben Jahr die Mauer fällt, rollen in der chinesischen Hauptstadt die Panzer. Der Sicherheitsapparat schlägt die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in der Nacht zum 4. Juni 1989 brutal nieder. Ein Massaker. Die Stadtverwaltung spricht nach dem Einsatz von 241 Toten. Menschenrechtsorganisationen gehen von mehreren tausend Opfern aus. Als Reaktion verhängen die USA und zahlreiche europäische Staaten ein Waffenembargo, das bis heute gilt. In China dagegen versucht die Führung, das Blutbad aus der kollektiven Erinnerung zu tilgen. Die Zahl der Getöteten ist ein Staatsgeheimnis und öffentliche Debatten darüber werden von den Behörden unterdrückt. Schon die Nennung des Datums, 4. Juni 1989, ist für chinesische Medien tabu und wird im Internet rigoros zensiert. Li Fangwei gehört ziemlich sicher nicht zu den Studenten, die auf dem Platz für mehr Freiheit und gegen die Willkür des Staates demonstrieren. Er selbst wird Beamter im chinesischen Apparat, zumindest erzählen das später Mitarbeiter des Pekinger Außenministeriums amerikanischen Diplomaten. Nach ihren Angaben baut er in seiner Zeit als Beamter Verbindungen auf, die er später für seine Geschäfte nutzt, als er den Staatsdienst verlässt und in die Privatwirtschaft einsteigt. Im Juni 1998 wird in Dalian die Firma Limt Economic and Trade Company Limited, kurz Limt, eingetragen. Für seine Geschäfte nutzt das Unternehmen mehrere Räume im 25. Stock eines schmucklosen Bürogebäudes in der Tsing-Kai-Straße 82 im Zentrum von Dalian. Eine Anschrift, die schon bald die Aufmerksamkeit von Ermittlern und Geheimdiensten in den USA und anderen Ländern auf sich zieht und auf die später auch die Forscher des King's College bei ihren Recherchen stoßen werden. Auf dem Papier ist damals Carl Lis Vater Li Guichang die zentrale Figur des Unternehmens. Er ist Anteilseigner, aber auch Geschäftsführer. Der kaufmännische Leiter aber heißt Li Fangwei. 6 Jahre später fangen US-Ermittler in einem südkoreanischen Hafen eine Ladung Graphit ab. Sie ist bestimmt für den Iran. Kurz darauf, am 23. September 2004, verhängt das amerikanische Außenministerium erstmals Sanktionen gegen Lindt wegen der Lieferung verbotener Materialien an den Iran. Materialien, die zum Bau von Atomraketen dienen. Kapitel 8: Angeklagt in Abwesenheit. Der Tag, an dem der junge Robert Morris Morgenthau ein Versprechen gibt, das für zahlreiche Verbrecher noch Jahrzehnte später Folgen haben wird, ist ausgerechnet der Geburtstag Adolf Hitlers. Morgenthau ist gerade 24 Jahre alt und dient als Leutnant auf dem amerikanischen Zerstörer USS Lansdale. Der Auftrag: Handelsschiffe durch das Mittelmeer eskortieren, immer auf der Hut vor der deutschen Kriegsmarine, ihren U-Booten, Fregatten und Bombern. An diesem 20. April 1944 begleitet der gut 100 Meter lange Zerstörer mehrere Handelsschiffe von Algerien nach Tunesien. Die Sonne ist gerade am Horizont verschwunden, als der Konvoi das Kap Ben Gut passiert. In der Ferne kann die Besatzung den Leuchtturm erahnen, als plötzlich deutsche Kampfflugzeuge auftauchen. Der Feind ist überall, überall um uns herum. Kann ein Begleitschiff noch funken? Dann reißt eine Explosion auch schon die rechte Seite der Lansdale auf. Das Schiff neigt sich und das Ruder verklemmt, so dass der Zerstörer im Uhrzeigersinn durch das Mittelmeer pflügt. Nur wenige Meter entfernt erleuchtet ein Feuerball den Nachthimmel. Der Frachter SS Paul Hamilton explodiert und die Lansdale liegt wie auf dem Präsentierteller, als die Deutschen nochmal angreifen. Zwei Torpedos verfehlen das Schiff, doch der Zerstörer kippt immer weiter. Als 45 Grad erreicht sind, gibt der Kapitän den Befehl, das Schiff aufzugeben. Die Crew soll die Lansdale verlassen. Wer die erste Explosion überlebt hat, springt über Bord. Auch Leutnant Robert Morris Morgenthau. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, die in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts aus Deutschland ausgewandert ist. Morgenthau wächst in New York auf. Die Kennedys und die Roosevelts gehören zu den Freunden der Familie. Auf einer Videoaufnahme aus den 40er Jahren ist zu sehen, wie Morgenthau Winston Churchill im Garten des Familiensitzes Cocktails serviert. Er studiert am Amherst College in Massachusetts, bevor er sich bei der Marine meldet. Dass der begeisterte Segler wegen einer Kindheitserkrankung auf dem rechten Ohr fast taub ist, fällt offenbar niemandem auf. An jenem 20. April 1944 treibt er stundenlang auf offener See. Er sieht die Lansdale auseinanderbrechen und sinken. Er sieht Dutzende Kameraden sterben. Ich habe dem Allmächtigen eine Reihe von Versprechen gegeben, zu einer Zeit, als ich nicht viel Verhandlungsmacht hatte, wird Morgenthau sich später erinnern. Das Wichtigste: Ich will etwas Sinnvolles mit meinem Leben anfangen. Morgenthau überlebt und nach seiner Rettung vergisst er seinen Schwur nicht. Er studiert nach dem Krieg Rechtswissenschaften und arbeitet zunächst in einer Kanzlei, bevor sein Kindheitsfreund John F. Kennedy ihn zum Bundesstaatsanwalt von New York ernennt. Es ist ein logischer Schritt. Die Morgenthaus sind schließlich eine Familie, in der Public Service Tradition hat. Also ein Leben als Politiker oder im öffentlichen Dienst. Morgenthaus Großvater Henry war während des Ersten Weltkriegs amerikanischer Botschafter im Ottomanischen Reich und hat immer wieder den Genozid an den Armeniern angeprangert. Morgenthaus Vater wiederum war Finanzminister von US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Nach ihm ist der Morgenthau-Plan benannt, der vorsah, Deutschland nach dem Sieg über die Nazis in einen Agrarstaat umzuwandeln. Robert Morgenthau gründet als Bundesstaatsanwalt die erste Einheit mit Fokus auf Wirtschaftskriminalität, oder besser gesagt, auf die Wall Street. 1969 jedoch wird er, der Demokrat, mittlerweile 50 Jahre alt, aus dem Amt gedrängt, nachdem der Republikaner Richard Nixon zum Präsidenten gewählt wird. Morgenthau bewirbt sich vergeblich um den Posten des Gouverneurs von New York und wird stattdessen 1975 District Attorney in Manhattan, also oberster Ankläger und Vertreter der Staatsanwaltschaft. Morgenthau übernimmt das Amt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. New York ist ein Moloch. Die Wirtschaft liegt am Boden, viele Häuser sind verlassen, Müll türmt sich auf den Straßen, Graffiti überall. 648 Morde werden pro Jahr gezählt, allein in Manhattan. Bei der Staatsanwaltschaft haben indes nicht mal alle Ermittler ein Telefon. Das Budget reicht oft nur bis Mitte des Jahres. Morgenthau räumt trotzdem auf. Die New York Times beschreibt ihn als seltsam unbeholfen, als hölzernen Redner, der schmerzhaft schüchtern ist. Aber seinen Mitarbeitern zufolge ist er ein guter Chef. Selten selbst im Gerichtssaal verantwortet er von 1975 bis 2009 mehr als 3,5 Millionen Fälle, darunter den Prozess gegen den Mörder des Ex-Beatles-Sängers John Lennon und die Verhandlungen gegen den Rapper Tupac Shakur, der wegen sexueller Belästigung mehrere Monate in Haft muss. Vor allem aber hat Morgenthau es auf Wirtschaftskriminalität abgesehen. White-Collar-Crime, wie man in den USA sagt, wegen der oft weißen Hemdkragen der Angeklagten. Morgenthau bringt den Chef einer Firma namens Tyco International vor Gericht, der berühmt wurde für $6,000 teure Duschvorhänge und eine Geburtstagsparty, die $2 Millionen gekostet hat. Er klagt ihn wegen Unterschlagung von $100 Millionen an. Morgenthau schert sich wenig um Hierarchien, hasst Bürokratie und verfolgt seine eigene Agenda. Als Bezirksstaatsanwalt genießt er es regelrecht, Bundesbehörden auf die Füße zu treten und das Justizministerium in Washington herauszufordern, erzählen seine ehemaligen Mitarbeiter. Statt komplizierte Anträge auf Rechtshilfeersuchen im Ausland zu stellen, greift er lieber selbst zum Telefon. Er nutzt seine unzähligen Kontakte in aller Welt, zu Ermittlern, Strafverfolgern und Geheimdiensten, um seinen Tätigkeitsbereich auszudehnen. Denn eigentlich ist er nur ein New Yorker Strafverfolger, zuständig für den Bezirk Manhattan. Morgenthau aber kümmert sich um das Verbrechen auf dem ganzen Globus, wenn es dabei irgendeine Verbindung nach Manhattan gibt. Und die gibt es oft, zumindest nach seiner Logik. Demnach nutzen Verbrecher Banken. Und diese sitzen in vielen Fällen an der Wall Street oder haben dort zumindest eine Filiale. Das ist Morgenthaus Hebel. Damit macht er sich selbst zu einer Art Weltstaatsanwalt. Etliche Jahre ermittelt er gegen die Bank of Credit and Commerce International, die in Luxemburg registriert ist, ihren Hauptsitz in Pakistan hat und eine gigantische Geldwaschanlage für Drogenkartelle, Terrorgruppen und Diktatoren ist. 1991 bekennt sich die Bank schuldig und schließt kurz darauf. Die Schweizer Credit Suisse bringt er dazu, $536 Millionen zu zahlen, weil sie Iranern, Libyern und sudanesischen Mandanten behilflich war, ihr Geld zu waschen. Morgenthau ist damals zuständig für etwa 500 Ermittler und gut 100.000 Fälle im Jahr. Aber sein Herzblut steckt in seinem kleinen internationalen Büro, wie uns sein früherer Mitarbeiter Adam Kaufmann erzählt, der als junger Staatsanwalt in Morgenthaus Team angefangen hat. Kaufmann, der heute zu den renommiertesten Strafverteidigern New Yorks zählt, empfängt uns in seinem Büro in einem der markantesten Gebäude Manhattans, im 64. Stock des Chrysler Buildings. Die Bewunderung für seinen früheren Chef ist ihm bis heute anzuhören. Er las sämtliche internationalen Zeitungen, erzählt Kaufmann. Er reagierte auf Artikel, indem er prüfte, ob es eine Verbindung, eine Überschneidung mit Manhattan gab, so dass er eine Untersuchung einleiten konnte. Zu jedem einzelnen Fall lässt sich Morgenthau regelmäßig persönlich auf den neuesten Stand bringen. Danny Overseas nennen sie die Abteilung, das Überseebüro des District Attorneys von New York. Er heuert Buchhalter an, um Finanztricks aufzuspüren und sucht gezielt nach Ermittlern mit Vorwissen im Finanzsektor. Er ermittelt nicht nur gegen Banken, sondern auch gegen deren kriminelle Kunden im Ausland. Selbst wenn diese noch nie in ihrem Leben einen Fuß auf New Yorker Boden gesetzt haben. Ende der 90er Jahre klagt er drei Männer aus Venezuela an, die über eine Bank in Puerto Rico ihre Landsleute um viele Millionen Dollar betrogen haben sollen. Morgenthaus Kritiker in den USA werfen ihm damals vor, es mit seiner exzessiven Auslegung des Rechts zu übertreiben, denn schließlich sei kein einziger Amerikaner zu Schaden gekommen. Die New York Times sieht in diesem Verfahren einen Präzedenzfall mit der Frage, wie weit reicht der Arm des Gesetzes? Die Richter folgen Morgenthau. Der hat seine spitzfindige Argumentation noch einmal verfeinert. Die Betrüger ließen sich von ihren Opfern Beträge in Dollar überweisen. Und wann immer irgendwo auf der Welt Dollar transferiert werden, ist ein US-Geldhaus als sogenannte Korrespondenzbank im Hintergrund an der Abwicklung beteiligt. Da es sich aber um kriminelle Geschäfte handelt, seien in den Büchern der amerikanischen Banken Transaktionen gelandet, die dort nicht hingehörten. Dadurch haben die Angeklagten laut Morgenthau mit ihren betrügerischen Geschäften die Bilanzen der US-Banken manipuliert. 1997 verurteilen die Richter in New York die drei Männer aus Venezuela, die sich zwischenzeitlich unvorsichtigerweise in den USA aufgehalten haben, zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Einige Jahre später nehmen die Ermittler den Iran ins Visier. Neben seiner Arbeit als Staatsanwalt ist Morgenthau auch Gründer und Vorsitzender eines der bedeutendsten Holocaust-Museen weltweit, des New Yorker Museum of Jewish Heritage. Er sieht eine neue Gefahr für Juden in aller Welt heraufziehen, aus Teheran. Dort regiert ab 2005 der Fanatiker Mahmoud Ahmadinejad, der immer wieder aufs Neue mit der Vernichtung Israels droht. Kurz zuvor hat die Welt von der Existenz eines iranischen Atomwaffenprogramms erfahren. Demnach will der Iran Nukleartechnologie nicht nur zivil nutzen, sondern auch militärisch. Für den Bau einer Atombombe. Morgenthau ist der Meinung, dass die Politik in Washington diese Gefahr nicht ernst genug nimmt. Er findet, dass sowohl die Republikaner als auch die Demokraten die Sanktionen gegen den Iran nicht energisch genug durchsetzen. Also beschließt er, dem Regime von Manhattan aus selbst das Leben schwer zu machen. Das ist die offizielle Version, wie sie Morgenthau gern und häufig verbreitet. Tatsächlich jedoch ist es bei mancher Anklage im Zusammenhang mit dem Iran nicht Morgenthau selbst, von dem der erste Impuls zur Ermittlung kommt. Vielmehr hat ein Geheimdienst seine Finger im Spiel, und zwar kein amerikanischer. Sein früherer Mitarbeiter Adam Kaufman erzählt, es müsse um das Jahr 2005 gewesen sein, als eines Tages Morgenthau ihn und seine Kollegen in sein Büro gerufen habe. Er sagte uns, wir sollten uns Tickets besorgen und in ein Flugzeug nach Israel steigen. Morgenthau ist damals bereits weit über 80 Jahre alt und verlässt New York nur noch selten. Aber er schickt seine Staatsanwälte nach Tel Aviv, zu Israels Auslandsgeheimdienst, dem Mossad. In einem kargen Konferenzraum sitzen Morgenthaus Mitarbeiter damals Mossad-Chef Meir Dagan gegenüber, wie sich Kaufmann erinnert. Dagan sagte, wir wollen nicht, dass Geheimdienstinformationen in einem Regal liegen bleiben. Wir wollen nicht, dass sie einfach nur Informationen um der Information willen sind. Stattdessen sollten die amerikanischen Ermittler die Informationen nutzen. Vor Gericht. Und so leiten Morgenthaus Mitarbeiter Ermittlungen gegen eine New Yorker Stiftung, über die Agenten aus Teheran bezahlt werden, gegen eine iranische Reederei und internationale Großbanken ein. Und gegen einen Geschäftsmann, der mehr als 11.000 Kilometer entfernt in der chinesischen Stadt Dalian lebt. Carl Lee. Die US-Geheimdienste beobachten den Chinesen zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren. Die amerikanische Justiz ist jedoch noch nicht tätig geworden. Erst der israelische Geheimdienst, zu dem Morgenthau offenkundig beste Kontakte hat, bringt die Ermittlungen gegen Carl Lee ins Rollen. Aus Israel nimmt Morgenthaus Team einen wichtigen Ansatzpunkt mit. Die E-Mail-Adressen des chinesischen Geschäftsmannes. Die bösen Jungs hatten damals noch nicht kapiert, dass ihre E-Mails abgerufen werden können, wird Morgenthau später erklären. Also pflügten wir dieses brachliegende Feld um. Zum Erstaunen der Ermittler nutzt Li Fengwei für seine brisanten Geschäfte amerikanische Anbieter wie Hotmail oder Yahoo. Ein Glücksfall für die Strafverfolger, denn so können sie beim zuständigen Richter in New York einen Durchsuchungsbeschluss für die elektronischen Postfächer des Chinesen beantragen. Und Li Fengwei erweist sich als fleißiger E-Mail-Schreiber, wie Adam Kaufman erzählt. In ihrem spartanischen Büro, ganz in der Nähe von Chinatown, das vollgestopft ist mit unzähligen Aktenschränken und in dem der Putz von den Wänden blättert, beginnen Morgenthaus Mitarbeiter damals damit, sich durch Li Fengweis Nachrichten zu arbeiten. Es sind tausende und abertausende E-Mails mit Indizien, Belegen und handfesten Beweisen. Die Staatsanwälte finden Rechnungen, Zahlungsanweisungen und Nachrichten, die zeigen, dass Li Fengwei das, was er macht, mit vollem Bewusstsein tut. Zum Beispiel stoßen sie auf einen E-Mail-Verkehr mit Mitarbeitern des iranischen Unternehmens Shahid Sayad Shirazi Industries, einer Tochterfirma des iranischen Verteidigungsministeriums, nach Erkenntnissen der Ermittler eingerichtet, um Waffen anzuschaffen und zu entwickeln. 2007 wird das Unternehmen von der US-Regierung sanktioniert, weil es Massenvernichtungswaffen beschaffen wollte. Li Fengwei beliefert die Firma mit hochwertigem Graphit und instruiert seine Geschäftspartner im Iran mit den Details zur Zahlung. Bitte beachten Sie, dass RWIOT Steel Service nicht der echte Firmenname ist, sondern ein falscher Name. Wenn wir Ihren Firmennamen nennen, befürchten wir, dass die Sendung von den USA blockiert werden könnte. Zu Ihrer Information, vor kurzem haben wir auf dem gleichen Weg Fracht an eine Ihrer Tochtergesellschaften in Mashhad geschickt, die Fracht abgefertigt und ohne Probleme für uns bezahlt hat. Im September 2007 schreibt Carl Lee einem Vertreter von Shahid Sayad Shirazi Industries: Wir möchten Sie dringend darauf hinweisen, dass Sie die beiden Zahlungen für die letzten beiden Sendungen nicht an den Namen und das Konto des Empfängers überweisen sollen, die wir in den Handelsrechnungen angegeben haben. Der Grund dafür ist, dass der Name und die Kontonummer des Empfängers möglicherweise gerade in die schwarzen Listen der USA aufgenommen wurden. In diesem Fall kann das Geld blockiert werden. Wir werden Ihnen Anfang nächster Woche einen neuen Namen und eine neue Kontonummer des Empfängers mitteilen und dann überweisen Sie das Geld. Wie die Ermittler feststellen, hat Carl Lee mehrere Tochterorganisationen des iranischen Verteidigungsministeriums, die Amin Industrial Group, Khorasan Metallurgy Industries, Shahid Sayad Shirazi Industries und Yazd Metallurgy Industries, mit hochfester Aluminiumlegierung, sogenanntem Mar-Aging-Stahl, Graphit, Wolframkupfer und Wolframpulver beliefert. Mit Dutzenden Tonnen Material, die für die Raketenentwicklung genutzt werden können. Die Staatsanwälte können nun detailliert nachlesen, wie Li Fengwei seit Jahren die Amerikaner austrickst, wie er darüber völlig unverblümt mit seinen Geschäftspartnern kommuniziert und wie er immer wieder erfolgreich versucht, Zahlungen aus aller Welt an den US-Sanktionen vorbeizudirigieren. 2006 etwa, als seine Firma Limt bereits auf den Sanktionslisten der Amerikaner steht. Li Fengwei persönlich informiert damals seine Kunden darüber, dass sein Unternehmen von nun an Sino Metallurgy and Min Metals Industry Company heißt. Limt hat er da bereits im chinesischen Handelsregister deaktivieren lassen. Diesmal ist nicht sein Vater auf dem Papier der Mehrheitseigentümer, sondern seine Mutter Song Bingxiang. Und seine Abnehmer will Carl Lee dazu bringen, sein Spiel mitzuspielen. Er versucht, sie regelrecht zu seinen Komplizen zu machen, auch wenn es sich um unschuldige Käufer harmloser Graphitprodukte in unverdächtigen Ländern handelt. Li Fengweis Problem ist nämlich, dass die US-Sanktionen nicht nur sein Iran-Geschäft erschweren. Sie wirken sich auch auf einen großen Teil seiner Geschäfte mit Kunden im Ausland aus. Viele seiner Abnehmer zahlen in Dollar. Amerikanische Banken aber dürfen keine Überweisungen mehr für Li Fengweis Firmen abwickeln. Tatsächlich halten amerikanische Korrespondenzbanken nach der Sanktionierung von Limt etliche Überweisungen auf. Doch der Geschäftsmann aus Dalian ist kreativ und dreist. Er nutzt einen simplen Trick. Wenn ein Firmenname verbrannt ist, zaubert er einfach einen neuen hervor. Das funktioniert so leicht, weil das gefürchtete Sanktionssystem der USA damals in der Praxis vor allem bedeutet, dass amerikanische Banken Überweisungen nach verdächtigen Begriffen und Kontonummern filtern. Ein anderer Name, ein neues Konto und schon schöpfen die US-Banken, die im Hintergrund beteiligt sind, keinen Verdacht mehr. Sie lassen die Dollarzahlungen an Li Fengwei passieren und die Sanktionen laufen ins Leere. Immer wieder geht Li Fengwei so vor. Und wenn die anderen nicht richtig mitspielen, kann er unangenehm werden. Etwa als es Probleme mit einer Zahlung aus Südafrika für eine Graphitlieferung gibt, weil sein Kunde das Konto einer gelisteten Firma benutzt hat. Li Fangwei weist seinen Geschäftspartner vor Ort an, den Kunden daran zu erinnern, diesmal auf ein neues Konto der neuen Firma Sino Metallurgy zu überweisen. Sonst kann das Geld wie beim letzten Mal geblockt werden. Doch der Kunde hält sich nicht daran. Er ändert zwar den Firmennamen auf der Überweisung, nicht aber die Kontonummer. Er verwendet die Nummer der alten, geächteten Firma Limt. Da faltet Li Fangwei seinen Geschäftspartner in Südafrika zusammen. Er habe ihn doch sehr deutlich informiert, dass das Problem die Kontonummer sei. Nun fürchte er, dass die Überweisung durch die Bank in den USA blockiert werden könnte, schreibt Li Fangwei. Seine E-Mails voller Ausrufezeichen zeigen Wirkung. Der südafrikanische Kunde überweist $65.560 auf das richtige Konto. Bei der Citibank in New York, die im Hintergrund involviert ist, ahnt man offenbar nichts. Die E-Mails geben den Ermittlern einen Einblick, mit welcher kriminellen Energie Li Fangwei vorgeht. Sie zeigen, wie er Druck macht und immer wieder beschwichtigt. Nein, wegen der neuen Firmennamen müssen sich seine Kunden keine Sorgen machen. Es handele sich um dasselbe Unternehmen, dieselbe Fabrik und dieselben Leute, schreibt er. An der Qualität und Lieferdauer habe sich nichts geändert. Für den 7. April 2009 laden Morgenthau und seine Ermittler zu einer Pressekonferenz in das Criminal Courts Building im Süden von Manhattan ein. Sie präsentieren den Medienvertretern eine 59 Seiten umfassende Anklage mit 118 Punkten. Auf dem Deckblatt wird bereits klar, dass es sich um einen ungewöhnlichen Fall handelt. Die erste Seite besteht fast ausschließlich aus einer langen Liste von Tarn- und Aliasnamen, die der chinesische Geschäftsmann für sein Unternehmen und für sich selbst verwendet. Angeklagt ist Li Fangwei, auch bekannt als Carl Lee, Patrick, Sunny Bay, Kay Lee, KL, David Lee und FW Lee. Den Staatsanwälten zufolge handelt es sich bei Li Fangweis konspirativem Vorgehen, seinen Tarnnamen und Briefkastenfirmen, um eine Verschwörung. So lautet der Hauptvorwurf der Anklage. Das Ziel dieser Verschwörung sei es gewesen, sich trotz der Sanktionen Zugang zum US-Finanzsystem zu verschaffen, um weiterhin internationale Geschäfte machen zu können. Gleichzeitig habe Li Fangwei über sein Netz aus Briefkastenfirmen dem iranischen Militär Waren für den Bau von Waffen beschafft, deren Verkauf verboten sei und die für die Herstellung von Atomwaffen und Raketen verwendet werden könnten. Insgesamt habe er hunderte Tonnen Raketenbaumaterial, darunter 15 Tonnen spezielles Aluminium, das fast ausschließlich für die Herstellung von Langstreckenraketen verwendet werde, an Firmen des iranischen Militärs geliefert. Es mag sich zwar um Güter handeln, die sowohl zivil wie militärisch genutzt werden können, erklärt Morgenthau den versammelten Journalisten, aber wenn sie an Scheinfirmen geschickt werden, die vom iranischen Militär gegründet wurden und die Angeklagten falsche Endnutzerbescheinigungen und Scheinnamen verwenden, gibt es kaum Zweifel, dass sie für Waffen verwendet werden. An diesem Tag zieht der fast 90-jährige Robert Morris Morgenthau den damals 36-jährigen Li Fangwei ins Licht der Weltöffentlichkeit. Und er lässt keinen Zweifel daran, für wie groß er die Gefahr durch das iranische Atomwaffenprogramm hält. Es gibt heute keine größere Bedrohung für die Welt als die Bemühungen des Iran, sich Atomwaffen und ballistische Langstreckenraketen zu beschaffen. Morgenthau verkündet, dass er die Auslieferung Li Fangweis aus China beantragen werde, was allerdings vor allem ein symbolischer Akt ist, denn auch Morgenthau weiß, dass China seine Staatsbürger nicht überstellt. Darum geht es ihm aber auch nicht. Ihm geht es um das Signal. Er und seine Leute seien vielleicht nicht dazu in der Lage, die Fabriken des Chinesen zu schließen, erklärt Morgenthau den Reportern, aber sie könnten das Scheinwerferlicht auf das richten, was er tue. Die New York Times und die Financial Times, die Nachrichtenagentur Reuters und das Wall Street Journal, sie alle berichten über den obskuren Geschäftsmann aus China. Im Fernsehen diskutieren sie über den Fall und in einem Leitartikel des Wall Street Journal steht, die Anklage Morgenthaus könne US-Präsident Barack Obama in eine heikle Position gegenüber Peking bringen. Schließlich wolle die US-Regierung Brücken nach China bauen, um den amerikanischen Finanzmarkt nach der spektakulären Pleite der Investmentbank Lehman Brothers ein Jahr zuvor zu stabilisieren. Nun ist Li Fengwei in den Schlagzeilen, im Visier der Geheimdienste und der US-Justiz. Etliche Zeitungen versuchen damals, Carl Li zu erreichen. Das chinesische Außenministerium beantwortet keine Fragen zu ihm. In Dalian geht zunächst niemand ans Telefon. Lediglich dem Wall Street Journal gelingt es nach einigen Tagen, Li Fengwei an den Hörer zu bekommen. Er habe alle Vorwürfe von sich gewiesen, berichten die Journalisten. Die Anklage sei ein totales Missverständnis, habe Li Fengwei beteuert, das durch falsche Geheimdienstinformationen verursacht worden sei. Die Produkte, die er anbiete, würden überall in der Welt verkauft und eben nicht dafür genutzt, um Waffen herzustellen. Kapitel 9: Rätselhafte Studenten. Unsere Suche nach den Hintermännern der seltsamen Website whoisleefangway.com läuft nun schon seit Wochen. Aber wir wissen immer noch nicht ansatzweise, wer für die Seite verantwortlich ist. Obwohl wir zwei Facebook-Gruppen dazu gefunden haben, die Verbindung nach Heidelberg und, das macht es für uns besonders spannend, auch zwei Namen. Sie lauten Karim Mustafa und Zhang Zhengbo. Angeblich handelt es sich um die beiden Administratoren der arabischen bzw. der chinesischen Facebook-Gruppe zu Carl Li. Karim Mustafa ist laut Selbstbeschreibung ein ägyptischer Student, der in Deutschland studiert und zum Nahen Osten forscht. Seinem Facebook-Profil zufolge wurde er 1988 geboren, ging in Alexandria zur Schule und lebt in Berlin. Er mag den Fernsehsender Al Jazeera, Red Bull und den ägyptischen Fußballspieler Mohamed Salah vom FC Liverpool, hat Angst vor tödlichen Asteroiden und ein Faible für obskure Ratgeberartikel, die er immer wieder in seiner Timeline postet. Etwa, warum es schädlich ist, neben dem Smartphone zu schlafen oder den Toilettenbesuch zu lange aufzuschieben. Zhang Zhengbo, Administrator der chinesischen Facebook-Gruppe, ist laut Facebook 1993 geboren, Chinese muslimischen Glaubens und studiert internationale Sicherheitspolitik in Deutschland, offenbar in Heidelberg. Jedenfalls hat er die Universität, eine Alumni-Vereinigung, das Studentenwerk, das Erasmus-Programm, die Uni-Bibliothek und diverse andere Seiten favorisiert, die mit der Hochschulstadt im Südwesten Deutschlands zu tun haben. Zhang Zhengbo spickt seine Posts mit Emojis. Li Fengwei, rennender Mann, verkauft demnach für $Geldsack, Technologie an den Iran, während das Land die Houthi-Rebellen, drei Bomben mit brennender Lunte, und andere bewaffneten Gruppen unterstützt, die Feuer-Totenkopf verbreiten. Über Karim Mustafa schreibt er, sie beide seien durch ihr gemeinsames Schicksal und die gemeinsame Erfahrung auf der Schule sehr gute Freunde geworden. Welche Schule der Ägypter und der Chinese gemeinsam besucht haben und welches Schicksal sie teilen, lässt Zhang Zhengbo offen. Wir schreiben die beiden Administratoren an und erklären ihnen, dass wir ebenfalls an Kali interessiert sind. Ohne Rückmeldung. Auch unser Versuch, mit einem Fake-Profil, das nicht auf unseren echten Namen läuft, ihren Facebook-Gruppen beizutreten, bleibt erfolglos. Der einzige Anhaltspunkt, den wir also haben, ist Heidelberg. In der Stadt in Baden-Württemberg leben tausende Studenten aus allen möglichen Ländern. Die dortige Universität ist eine der renommiertesten Europas. Die Hochschule wurde 1386 gegründet und schafft es in internationalen Rankings regelmäßig in die Top 100. Kann es wirklich sein, dass es sich bei whoisleefangway.com um ein Studentenprojekt handelt? Ein Projekt, für das ein Professor oder Dozent dieser Universität den Anstoß gegeben hat? Es ist eher unwahrscheinlich, denn es gibt in Heidelberg weder einen Studiengang Sicherheitspolitik, noch hat die Vertreterin der Politikfachschaft je von Zhang Zhengbo, Karim Mustafa oder einem Projekt gehört, das sich mit einem chinesischen Geschäftsmann namens Carl Li beschäftigen soll. Auch die Heidelberger Hochschulgruppe Sicherheitspolitik schreibt uns, niemand dort kenne Zhang Zhengbo, Karim Mustafa oder die Website. Gleiches antworten die Professoren, die wir sprechen. Kurzum, Wir sind uns recht bald sicher, dass es nie ein Heidelberger Kali-Projekt gegeben hat. Von den Einwohnermeldeämtern Heidelberg und Berlin bekommen wir auf unsere Anfragen nach den beiden Männern gleichlautende Antworten, nämlich: Eine Auskunft kann aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht oder derzeit nicht erteilt werden. Das kann zwei Ursachen haben. In seltenen Fällen bedeutet es, dass der Eintrag der Person für Auskünfte gesperrt ist, weil diese sonst um ihr Leben fürchten muss. Damit kennen wir uns aus. Unsere eigenen Einträge haben wir sperren lassen, nachdem wir als Reaktion auf Recherchen der vergangenen Jahre immer wieder persönlich bedroht worden waren. Bei früheren V-Leuten, den Zuträgern von Geheimdiensten und Polizei, sorgen manchmal die Behörden dafür, dass niemand an solche Daten kommt. Der wahrscheinlichere Grund aber ist, dass es in den amtlichen Melderegistern weder einen Zhang Zhengbo noch einen Karim Mustafa gibt. Zumindest nicht mit den Geburtsdaten, die in den Facebook-Profilen angegeben sind. Trotzdem sind die 9,52 Euro pro Abfrage gut investiert. Jetzt sind wir ziemlich sicher, dass whoisliefangwei.com keine Studentenleidenschaft ist. Wir vermuten mittlerweile, dass es weder Karim Mustafa noch Zhang Zhengbo wirklich gibt. Aber warum macht sich jemand all diese Mühe? Die Website, die Facebook-Seiten, all das kostet schließlich Zeit. Wir beschließen, Aaron Arnold davon zu erzählen und ihn um eine Einschätzung zu bitten. Den ehemaligen FBI-Analysten, der uns den Anstoß zu dieser Recherche gegeben hat. Auch wenn wir anfangs skeptisch waren, bislang haben sich all seine Informationen als zutreffend herausgestellt. Vielleicht kann er uns aus seiner Erfahrung sagen, was sich hinter whoisliefangwei.com verbergen könnte. Er ist amüsiert. Eine Mischung aus ungläubig und aufgekratzt. Ich glaube, meine Kollegen und ich kennen wahrscheinlich jeden, der zu Kali unterrichtet, sagt er. Aber keine Ahnung, was das soll. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass es viele Seminare gäbe, die sich mit Kali beschäftigen. Besonders für Deutschland wäre das ein ziemlich eigenartiges Thema, meint er. Aber das sei typisch für diesen Fall. Je tiefer man gräbt, desto seltsamer wird es. Er will sich die Seite genauer ansehen. Während wir darauf warten, ob Zhang Zhengbo und Karim Mustafa unsere Freundschaftsanfragen vielleicht doch noch annehmen, gehen wir unsere Auswertung ihrer Facebook-Profile noch einmal sorgfältig durch. Sie sind nicht nur ganz ähnlich aufgebaut, die Profilfotos, die Bannerfotos, die seltsame Mischung der geposteten Inhalte. Die beiden angeblichen Freunde haben ihre Seiten auch fast gleichzeitig eingerichtet. Zhang Zhengbo hat sein Profilbild am 30. Oktober 2018 hochgeladen, Karim Mustafa am 1. November 2018. Und obwohl die beiden erst seit wenigen Monaten bei Facebook sind und wir seit vielen Jahren, haben sie uns bei der Zahl der Freunde meilenweit hinter sich gelassen. Jeder von ihnen hat bereits weit über 1000 Facebook-Freunde angesammelt, so gut wie alle aus Asien und dem arabischen Raum, obwohl die beiden doch angeblich in Deutschland leben. Nicht nur die Facebook-Profile von Zhang Zhengbo und Karim Mustafa wurden fast gleichzeitig eingerichtet, nein, auch die Facebook-Gruppen zu Kali, die Website whoisliefangwei.com und der Twitter-Account @whoisliefangwei wurden alle in einem Zeitraum von wenigen Wochen zum ersten Mal aktiv. Überhaupt der Twitter-Account. Der angebliche Zhang Zhengbo aus Heidelberg hat diesen im Steckbrief seines Facebook-Profils aufgelistet. Er gibt also an, dass es sein Kanal ist. Doch eine genauere Analyse bringt ein überraschendes Ergebnis. Wir jagen den Account durch spezielle Websites für die Auswertung von Twitter-Profilen. Damit lässt sich zum Beispiel darstellen, zu welcher Tageszeit ein Account aktiv ist. Das Ergebnis ist überraschend. Fast ausschließlich zwischen 12 Uhr mittags und 4 Uhr morgens. Die Zeiten würden besser zur US-Ostküste passen als nach Heidelberg. In Washington DC, Boston oder New York wäre es dann 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Aber selbst wenn dahinter jemand in den USA stecken sollte, erklärt das noch lange nicht, warum sich diese Person die Mühe macht, eine Website aufzusetzen, um auf Englisch, Chinesisch und Arabisch über Kali zu schreiben. Die meisten Einträge der Seite drehen sich um zwei Themen. mögliche chinesisch-iranische Rüstungsdeals und den Krieg im Jemen. Der Großteil der Beiträge besteht aus übersetzten Online-Artikeln, die brav mit Quellenangaben versehen sind. Zum Beispiel von der Website der Vereinten Nationen, wo es um die desaströse humanitäre Lage im Jemen geht. Dazwischen finden sich Artikel, die sich wie Anklagen lesen. In einem Post geht es etwa um die unschuldigsten Opfer des Geschäftsmannes. Tausende kleine Kinder, die im Jemenkrieg verhungert seien. Die Autoren bringen Kali plötzlich nicht nur mit iranischen Raketen, sondern mit allen möglichen Arten von Rüstungsgeschäften in Verbindung. In einem Eintrag geht es um einen neuen Panzer, den China entwickelt habe. Bestimmt klingle schon Kalis Bestellhotline, schreiben die Autoren. Er sei der Matchmaker zwischen China und dem Iran, der Vermittler also. Dazwischen taucht immer wieder der Hinweis auf, dass Kali bis heute aktiv sei. Belege dafür fehlen jedoch. Stattdessen werden die Artikel immer wieder mit Zeichnungen und Fotomontagen versehen. Als es um eine neue Exportroute von China in den Iran geht, lugt Kalis Kopf aus einer Kiste. Als von den Beziehungen der beiden Länder die Rede ist, schüttelt der iranische Außenminister einem Chinesen die Hand, auf dessen Körper Kalis Gesicht montiert ist. Und dann ist da auch noch die Videoanimation mit dem Schwein. Vor rotem Hintergrund wackelt es mit seinem Hintern und lässt einen Furz, aus dessen Wolke sich Kalis Porträtfoto auf dem Verhandlungsplakat formt. Es wirkt, als wollten ihn die Betreiber der Website provozieren. Der erste Artikel auf Chinesisch ist auf den 2. November 2018 datiert. Neue Erkenntnisse zu Li Fangwei erschienen. Kali, wo ist er jetzt? Es folgt ein Link zur Studie von Project Alpha in London. Ab Dezember 2018 erscheinen Meldungen fast im Tagesrhythmus. Immer geht es um Waffen, Raketen und den Iran. Am 7. Dezember heißt es etwa: Die rasche Entwicklung iranischer Raketen unterstützt die mit dem Jemen befreundeten Houthi. Saudi-Arabien hat schwere Verluste erlitten. Und am 8. Dezember: 2000 chinesische U-8-Flugtorpedos verkauft. Sie sind fast maßgeschneidert für kleine iranische U-Boote. Viele der Meldungen stammen von chinesischen Nachrichtenseiten. Immer wieder werden jedoch eigene Fragen oder Einschätzungen eingestreut. Und immer ist das Chinesisch tadellos. Jedes Zeichen sitzt korrekt. Bis in den August 2019 wird die Frequenz gehalten. Fast jeden zweiten Tag eine neue Meldung. Dann wird es allmählich ruhiger. Am 6. September erscheint eine weitere Nachricht, dann folgen 10 Tage Pause. Am 16. September: Der militärische Austausch zwischen dem Iran und China erreicht einen neuen Meilenstein. Stabschef der iranischen Streitkräfte besucht Marinestützpunkt in Shanghai. Danach wieder Pause, diesmal 5 Tage. Dann: Generalmajor Mohammad Bagheri, Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, traf mit dem Präsidenten der Nationalen Verteidigungsuniversität der Volksbefreiungsarmee in Peking zusammen. Und am 1. Oktober 2019, dem chinesischen Nationalfeiertag, Li Fangwei beschenkt den Iran erneut. Iranisches Militär verkündet 9 Raketentesterfolg. Dann reißt der Strom der Nachrichten abrupt ab. Seitdem ist keine einzige Nachricht mehr erschienen. Im arabischen Teil der Website geht es in eine völlig andere Richtung. Dort heißt es, Kali stifte Chaos im Nahen Osten, um den Einfluss zweier Länder zu vergrößern. Des Iran und, jetzt wird es absurd, Israels. Für die angeblichen Politikstudenten hinter whoisleefangway.com scheint Kalis Doppelrolle hochplausibel. Es gäbe eine Verbindung zwischen Israel und China, schreibt Karim Mustafa. Das hätten Recherchen ergeben. Welche das sein sollen, dazu kein Wort. Israel jedenfalls bekomme von Li Fangwei Komponenten für moderne Raketen geliefert. Deren Effektivität teste das Militär im Gazastreifen, in Syrien und in anderen arabischen Ländern. Israel setze die Raketen direkt gegen unsere Brüder ein und zähle die Toten. Gleich ob Frauen, Kinder, Ältere oder einfach unschuldige Seelen, die in Frieden leben wollten. Die Lage im Nahen Osten mag verworren sein, aber das ist abwegig. Israel bekommt jedes Jahr fast 4 Milliarden Euro Militärhilfe aus den USA überwiesen und kauft dort zu Sonderkonditionen Kampfjets und Waffen. Dass das Land auf einen international gesuchten chinesischen Geschäftsmann angewiesen sein soll, um an Raketenteile zu kommen, ergibt schlicht keinen Sinn. Vermutlich würden die Israelis dem Top-Lieferanten ihres Erzfeindes eher ein Killerkommando des Mossad schicken als eine Bestellliste für Raketenkomponenten. Nach ein paar Tagen meldet sich Aaron Arnold zurück. In der Zwischenzeit hat sich der ehemalige FBI-Analyst die Seite genauer angesehen. Er glaubt nun zu wissen, warum alle Spuren zu den Hintermännern ins Nichts führen. Das ist definitiv eine Informationsoperation. Informationsoperation, kurz Info-Op, ist ein militärischer Fachbegriff und steht für eine Methode der Kriegsführung, die in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Es geht dabei unter anderem darum, mit Informationen den Gegner zu beeinflussen oder zu stören, wie es im aktuellen Feldhandbuch der US-Armee heißt. Das Ziel ist demnach, durch Informationen eine Änderung des Verhaltens herbeizuführen, etwa in der Bevölkerung Angst zu schüren oder Soldaten zum Desertieren zu bewegen. Früher hätte man dazu vermutlich Propaganda gesagt. Doch wer steckt dahinter? Aaron Arnold tippt auf die Vereinigten Staaten oder Israel. Kapitel 10: Die Spur in den Panama Papers. Je länger wir uns in die Anklage gegen Carl Lee vertiefen, die Robert Morgenthau 2009 nach dem Tipp des Mossad verfassen ließ und zu den dort aufgetauchten Firmen in unseren eigenen Datenbanken recherchieren, umso besser verstehen wir, warum es für die US-Behörden so schwer ist, solche Geschäfte zu unterbinden. Weil es nämlich oft ziemlich komplizierte Strukturen sind. Und genau deswegen werden ein paar der nun folgenden Absätze womöglich nicht sehr vergnüglich zu lesen sein. Aber wir versprechen, es lohnt sich. Wir beschäftigen uns mittlerweile seit mehr als 10 Jahren mit dem Aufspüren von Gaunern, die sich hinter intransparenten Firmenstrukturen verstecken. Es begann 2013 mit den Offshore-Leaks, einem riesigen Datensatz aus dem Inneren mehrerer Finanzdienstleister, die ihren Kunden bei der Konstruktion solcher Firmenstrukturen halfen. Durch die Dokumente konnten wir die Wahrheit über die Hintermänner von Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln enthüllen. Danach kamen die Swiss-Leaks und die Lux-Leaks, dann spielte uns ein Whistleblower die Panama Papers zu, kurz darauf landeten die Paradise Papers bei uns und später auch noch die Swiss Secrets. Eine Zeit lang galten wir als »the go-to-place for leaks«, wie der New Yorker 2017 schrieb. All die Leaks haben eines gemeinsam. Sie erlauben einen Blick hinter die Kulissen eines Teils der Finanzwirtschaft und von Ländern, die dabei behilflich sind, Geld zu verstecken. Sie dokumentieren aber auch ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Behörden in der Regel mindestens einen Schritt hinterher sind. Denn Geschäftsleute wie Carl Lee finden immer neue Umwege und die führen wieder geradewegs in die Panama Papers. Zu Mossack Fonseca, der skrupellosen Kanzlei in Panama-Stadt, die etlichen Sanktionsbrechern behilflich war. So auch Carl Lee. Zwar sehen wir in den vor uns liegenden Daten, insbesondere den Panama Papers, dass die Sanktionen der USA durchaus ihre Wirkung haben, denn wie fast alle internationalen Geschäftsleute wollen auch die Produzenten von Raketenbauteilen in Dollar bezahlt werden. Wer allerdings, wie Carl Lee, vom US-Finanzministerium gesperrt ist, kann nicht mehr in Dollar handeln. Die Sanktionen zwingen ihn daher zu ständigen Ausweichmanövern. Er muss immer neue Firmen gründen, immer in Bewegung bleiben. Das ist anstrengend. Es nervt Geschäftspartner, es kostet Zeit. Und manchmal ist es dann nicht mehr so einfach, den Überblick über das eigene Imperium von Offshore-Firmen zu behalten. Dann passieren Fehler. Es ist aber auch ermüdend für Ermittler überall auf der Welt, weil sie ständig neuen Firmen nachjagen müssen. Und es gibt immer noch Dutzende Länder, in denen sich für wenig Geld undurchschaubare Unternehmen gründen lassen. Ich mache mir keine Illusion. Wir erfahren in vielen Fällen gar nicht, dass ein Sanktionierter hinter einer bestimmten Firma steckt, hat uns der Sanktionsexperte der Vereinten Nationen, Hans-Jakob Schindler, einmal erzählt. Das liegt natürlich daran, dass in der Welt der anonymen Briefkastenfirmen Heimlichkeit die Geschäftsgrundlage ist. Zwar ist auch diese Welt inzwischen regulierter als früher und die totale Anonymität kaum mehr möglich, aber noch immer lassen sich Geschäfte zumindest lange genug unter der Decke halten, bis man sie in die nächste schnell gegründete Firma auf irgendeiner Insel verlagert hat. Und in die nächste und dann in die nächste. Jedem Haken zu folgen, ist für Ermittler eine nahezu unmögliche und zeitraubende Aufgabe. Auch deswegen legen Menschen, die solche Heimlichkeit bevorzugen, oft ziemlich unübersichtliche Konstruktionen von sich gegenseitig gehörenden Firmen an. Es sind Netzwerke, die nur von einem wirklich verstanden werden: dem Anwalt, der sich das Konstrukt ausgedacht hat. Netzwerke, die so komplex sind, dass sie sich perfekt als Versteck für kriminelle Geschäfte eignen. Wir nehmen also einen Kaffee und ein paar Kekse, dazu die Daten aus den Panama Papers und die Morgenthau-Anklage, und los geht's. Wir malen uns Firmengeflechte auf Tafeln, Whiteboards oder Schreibblöcke, was auch immer wir gerade zur Verfügung haben. Wir fangen an mit der zentralen Firma namens Limt, die Carlys Vater 1998 gegründet hat. Im November 2006, so lesen wir in Morgenthaus Anklage, schreibt Carl Lee einem Kunden im Iran, dass Limt auf die schwarze Liste des US-Wirtschaftsministeriums gesetzt worden ist, wegen Geschäftstätigkeiten mit euren großen Regierungsorganisationen, / Kunden. Das heißt, Game over für Limt. Also schiebt Carl Lee gleich hinterher, dass er seine Firma nun anders nenne. In einer anderen E-Mail schreibt er: Wir sind dieselbe Firma, Klammer auf, Fabrik/Leute, Klammer zu, wie zuvor Limt. Der einzige Unterschied ist der englische Name der Firma. Nun sind Namen Schall und Rauch. Am Ende muss ja nur das Geld dort ankommen, wo es hin soll. Zu Carl Lee. Also eröffnet er neue Konten im Namen seiner neuen Firma. Und dorthin soll fortan die Bezahlung gehen. Nicht mehr an die Konten der ohnehin deaktivierten Limt. Aber es klappt nicht immer. Und nachdem die Zahlung eines Kunden von der amerikanischen Wachovia Bank abgelehnt wird, bittet Carly diesen Kunden eindringlich, sein kleines Geheimnis auf keinen Fall den amerikanischen Behörden zu verraten. Weder der Bank noch dem US-Finanzministerium solle der Kunde Carlys Telefonnummer, die Faxnummer oder die E-Mail-Adresse preisgeben. Im Gegenteil, der Kunde solle diese Stellen wissen lassen, dass sein neu benanntes Unternehmen nichts mit der Firma Limt zu tun habe und auch nichts mit anderen Firmen, die auf der US-Sanktionsliste stehen. Kurzum, Carl Lee bittet seinen Kunden, für ihn zu lügen. Ab 2006 nutzt er weder den Namen seines ursprünglichen Unternehmens, noch verwendet er die alten Konten. Also jagen wir die neuen Firmennamen, die von den New Yorker Ermittlern unter anderem in abgefangenen E-Mails gefunden wurden, durch unsere Datenbanken. Und siehe da, einen Teil von Carlys aufwendigem Versteckspiel finden wir nun in den Panama Papers. Laut der Anklage schreibt ein den Ermittlern bekannter Repräsentant von Limt, also Carl Lee oder einer seiner Mitarbeiter, Anfang Februar 2007 einem schwedischen Kunden eine Rechnung. Auf dem Briefkopf findet sich aber nicht mehr Limt als Verkäufer, sondern eine Firma namens Wealthy Ocean Enterprises Limited. In dem Brief geht es um eine Zahlung für elektronische Bauteile im Wert von etwa $30,000. Carlys Firmen verkaufen also nicht nur Teilkomponenten für den Raketenbau, sondern alles Mögliche. Jedenfalls sollen die Schweden das Geld auf ein Dollarkonto überweisen, das jene Wealthy Ocean Enterprises Limited bei einer chinesischen Bank hält. Das gleiche Muster sehen die Ermittler wenig später bei einem polnischen Kunden, auch da bei weniger brisanter Ware.